So, wie ihr seht, ist unsere allseits beliebte Rubrik Kannst du zurück? Heute haben wir uns was ganz Besonderes ausgesucht, aber bevor es mit der Folge losgeht, ja, will der Henning euch gerne nochmal was sagen und da hat er uns was aufgenommen und das kommt jetzt. Viel Spaß und danach geht's direkt los mit der Folge. Tschüss! Moin zusammen, ich grüße euch. Ich wollte mich mal ein bisschen rechtfertigen, warum ich mich in letzter Zeit in der letzten Zeit ein bisschen rar gemacht habe in der Wechselzone. Dies hat einige Gründe. Das eine sind berufliche Gründe. Da bin ich momentan sehr eingespannt. Ich möchte jetzt auch nicht jammern, aber es nimmt doch gerade ziemlich viel Zeit in Anspruch, dass ich auch immer spät nach Hause komme und dann auch die Zeit eigentlich mit der Family nutzen möchte, beziehungsweise dann auch noch ein bisschen Sport machen will, weil ich sehr viel sitze, dass ich auch den Kopf ein bisschen frei kriege. Denn anderer Grund, der auch eigentlich ein Hauptgrund ist, dass es bei uns gerade privat ein bisschen drunter und drüber geht. Auch was gerade nicht so schön ist und da was auch ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt und auch ziemlich viel Kraft raubt. Ja, das sind so die Gründe, warum ich momentan nicht so oft dabei war in dem Podcast. Ich musste jetzt einen Entschluss fassen. Da die Zeit ja doch begrenzt ist und der Tag leider nur 24 Stunden hat und ich ja irgendwann auch nochmal schlafen muss, dass ich kein Wechselzoni im Podcast mehr sein werde. Ich habe mich natürlich auch mit der Wechselzone drüber unterhalten und die auch mir angeboten haben, immer wieder ein Gast zu sein, wenn es euch interessiert. Da ich ja auch immer noch ein Adrian-Athlet bin, denke ich mal, wenn Adrian irgendwelche Interviewfolgen hat, ja, dass ich dort das eine oder andere Mal dann im Jahr präsent sein werde und dass ihr meine engelsgleiche Stimme vielleicht ab und zu nochmal hören werdet. Ich wollte euch jetzt hier nicht ganz im Dunkeln lassen, dass ich hier einfach von der Bildfläche verschwinde, weil mir das Team und der Podcast sehr ans Herz gewachsen ist und mir das auch immer sehr viel Freude bereitet. Wollte ich euch einfach sagen, dass wir nicht in Streit auseinandergegangen sind, sondern dass es meine eigenen Beweggründe waren und dass die Tabea und die drei Jungs immer noch sehr gern habe und auch ins Herz geschlossen habe. Und ja, das ist der Grund, warum ihr mich in der nächsten Zeit nicht mehr hören werdet auf dem Kanal, beziehungsweise überhaupt nicht mehr hören werdet in der Podcast-Welt. Falls ich zum Interview eingeladen werde, bin ich natürlich immer noch, wie gesagt, weiterhin ein Gast, der vielleicht die Wechselzone ein bisschen bereichern kann mit meinen Statements. Na gut, das war's von mir. Das waren so die letzten Worte. Es wird nochmal ein Interview geben, wo ich auch nochmal ganz kurz auftauche, was dann irgendwann nochmal im Laufe der nächsten Wochen, Monate vielleicht nochmal zum Tragen kommt. Da möchte ich jetzt aber nicht zu viel spoilern. Das Interview wird geil. Nicht alleine, weil ich es gemacht habe. Nein, kleiner Scherz. Der Gast beziehungsweise das Unternehmen, was dort vorgestellt wird, ist ziemlich geil, ist abgefahren und ist ein geiles Startup, was da gemacht wird. Und naja, ich will nicht so viel spoilern. Freut euch auf das Interview. Ja, irgendwann sehen wir, hören wir uns und ich wünsche euch weiterhin eine harte Pace. Viel Spaß beim Training. Ja, vergesst nicht, dass es neben dem Sport immer noch was anderes gibt und was vielleicht auch manchmal wichtiger ist. In diesem Sinne, bis bald. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wechselzone Podcasts. Wir sind inzwischen bei Episode 162 angelangt und diesmal wird es eine ganz besondere Episode. Eigentlich ist jede Episode besonders, aber diesmal wird sie besonders lang werden, eine richtige Ultra-Episode, denn wir haben uns mal wieder was Spezielles ausgedacht Und zwar haben wir uns gedacht, um mal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, machen wir diesmal schon wieder Interviews, aber wir machen viele Interviews am Stück. Denn wir haben uns überlegt, jeder von uns darf sich mal so ein bisschen jemanden aussuchen aus der Ultralaufszene, aus der Ausdauerszene, um dann ganz persönlich sozusagen über das Laufen, über das Ultralaufen zu sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, begrüße ich erstmal noch die anderen aus der Wechselzone. Wer ist noch alles dabei? Hallo Adrian. Hallo. Hallo Tabea. Hallo Ludwig. Und ist der Lukas auch da? Ja, hi, ich bin auch da. Sehr gut, und somit sind wir vollzählig. Wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt in die einzelnen Gespräche reingehen, erzählen wir euch erstmal ganz kurz, wen wir uns eigentlich jeweils ausgesucht haben, warum wir das gemacht haben und um was es denn so ungefähr ging. Nicht, dass ihr dann vorspulen solltet natürlich, aber dass ihr so ein bisschen einen Eindruck bekommt, was uns die nächsten, was sind es, 2 Stunden ungefähr erwartet. Also schnürt die Schuhe, geht auf die Strecke raus und genießt das Komplettpaket Wechselzone. Wir fangen an. Das erste Gespräch ist das mit Tabea. Tabea, wen hast du dir ausgesucht und warum? Meine Wahl fiel mir relativ leicht, als ich das Thema gehört habe, kannst du Ultra Teil 2? Und zwar habe ich mir die Lizzie ausgesucht. Lizzie ist Ultraläuferin und ich habe sie letztes Jahr beim Brüder Grimmlauf, wo auch sonst, kennengelernt. Und sie ist mir aufgefallen, weil sie irgendwann, ich glaube, ja, also auf irgendeinem Teilstück dieses Laufs ist sie in einem Affenzahn beim Downhill an mir vorbeigepetzt und war auf einmal nicht mehr zu sehen. Und ich war der Meinung, ich hätte diesen Downhill ganz gut hingekriegt. Dem war wohl nicht so, sie konnte das schneller. Am Ende hat sie auch echt gut abgeschnitten und leider kam ich auch erst im Zielbereich, also im Komplettziel quasi mit ihr ins Gespräch. Aber man hat dann über Social Media so mehr oder minder den Kontakt gehalten. Und was ich da dann über die Monate so gesehen habe, hat mich einfach extrem inspiriert und motiviert und auch manchmal gefreut, dass es noch andere Leute gibt, die so komische Sachen machen wie ich. Weil sie ist ein paar Wochen oder sogar ein paar Tage nach dem Brüder Grimmlauf dann auf den Pilgerpfad gegangen und hat sich überlegt, dass sie den einfach mal läuft oder Hike and Run, so irgendwas in die Richtung hat sie gemacht. Und da habe ich mich natürlich sehr wiedergefunden, weil ich das ja das Jahr davor auch gemacht habe, auf einem anderen Pilgerpfad. Aber trotzdem gibt es wohl auch Menschen, die das ähnlich praktiziert haben wie ich. Das fand ich mega cool. Und dann hatte ich im November nochmal mitbekommen, dass sie beim Client Kobold gestartet ist und dort dann Zweite geworden ist. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen, da wird sie auch gleich im Gespräch noch mehr drüber erzählen. Und warum jetzt genau sie für das Interview? Ich finde es einfach immer spannend, mal ein paar jüngere Athleten und Athletinnen zu hören, die schon auf den Ultradistanzen unterwegs sind und vielleicht sogar auch mit Ultradistanzen angefangen haben, so wie sie. Sie ist 27, hat mit 24 angefangen mit dem Ultralaufen und hat eine sehr schöne Laufphilosophie. Und ja, was bei dem Gespräch rausgekommen ist, was sie so zu erzählen hat, da können wir dann gleich mal reinhören. Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Wir haben auch darauf ein bisschen geachtet, wir haben es gar nicht abgesprochen, aber es ist eine gute Mischung auf jeden Fall dabei, das werdet ihr auch gleich noch mitbekommen, was so die Ambitionen angeht, was Mann-Frau-Verhältnis angeht, auch was die internationale Komponente angeht, da kommen wir dann auch noch dazu. Ja, Tabea, super, wir sind gespannt darauf und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Gespräch. Hallo ihr Lieben, hier ist Tabea und mir gegenüber sitzt die Lizzie. Hi Lizzie. Hallihallo. Super cool, dass du dabei bist. Wir wollen heute ein bisschen über Ultralaufen im jüngeren Alter sprechen. Darum soll es heute gehen. Und ich würde voll gern erstmal von dir ein bisschen erfahren, was machst du eigentlich so? Was läufst du? Wie kamst du dazu? Stell dich doch mal kurz vor. Ja, sehr gern. Also ich bin Lissy, ich bin 27 Jahre alt und genau, wie das Thema der Sendung ist. Ich bin Ultraläuferin. Ich habe 2017 generell erst mit dem Laufen angefangen und bin da eigentlich schon direkt unter Prämisse gelaufen, okay, ich möchte Ultra laufen. Ich kam damals darauf, weil mein Bruder ist schon deutlich länger Ultraläufer. Der hat damals ganz klassisch den Weg bestritten mit erstmal Halbmarathon, Marathon etc. und kam dann sehr schnell zum Trailrunning und über die Geschichte eben dann zum Ultralaufen. Und der hatte im Dezember 2016 mich gefragt, ob ich ihn nicht bei einer Staffel begleiten möchte, weil er vorhatte, den Trail Dorado als Einzelläufer zu starten und hätte sich da gerne vorgestellt, dass ihn eine Staffel begleitet, sodass er dann einfach diese 24 Stunden, die man insgesamt läuft, entsprechend begleitet werden kann. Und ja, ich wusste ja gar nicht, worauf ich mich einlasse und sagte, ja klar, mache ich einfach mal mit. Warum auch nicht, ne? Genau. Man kann ja da nichts verlieren, wenn man nicht weiß, was man da eigentlich zusagt. Kann es ja eigentlich nur gut werden. Sehr cool. Ja, und so kam ich dann irgendwie dazu. Ich habe natürlich dann gesagt, na gut, wenn ich da jetzt meine 6 Stunden von diesen 24 Stunden bekomme, dann möchte man da ja auch irgendwie was abliefern können. Man möchte in diesem Team dann auch entsprechend was leisten und wie seinen Beitrag leisten. Und als erfahrener Läufer hat er mir dann entsprechend einen Plan geschrieben, sodass ich dann im Januar 2017 einfach mal mit dem Laufen angefangen habe. Verrückt. Und war das dann schon gleich ein Traillauf oder was war das? Also ich kenne den Lauf an sich gar nicht. Ja, der Trail Dorado ist ein 24-Stunden-Lauf in Arnsberg. Da läufst du über einen 4 Kilometer langen Rundkurs mit, ich glaube, fast 130 Höhenmetern immer durch den Arnsberger Wald, sodass du einfach alle 4 Kilometer an diesem Verpflegungspunkt wieder ankommst, wo du im Prinzip dann auch deine Staffel tauschen kannst. Und die Einzelstarter laufen natürlich diese 24 Stunden am Stück durch, sofern sie es gerne hätten. Sie können auch zwischendurch Pause machen, wie sie es wollen. Und wir als Staffel sind halt zu viert gestartet, sodass wir im Prinzip jeder 6 Stunden Zeit hatten. Die haben wir natürlich auch nicht ganz gefüllt, weil so der Nachtlauf, den hatte ich zum Teil übernommen. Und tagsüber war da mal auch ein bisschen Leerlauf, wo dann von uns keiner auf der Strecke war. Aber das kann dann jede Staffel für sich auch selber entscheiden. Mhm. Ja, und am Ende war das eigentlich eine ganz coole Geschichte, weil man sich einfach mal so selber ausprobieren konnte, wie weit kann ich laufen. Selbst wenn du mal auf so einer Runde feststellst, nach 4 Kilometern sowas geht überhaupt nicht mehr, stehst du nicht irgendwie bei einem Ultra mitten im Wald und kennst keine Person, weißt nicht, wie du da wegkommst, sondern da hast du wirklich maximal 4 Kilometer zu gehen oder maximal eigentlich 2 Kilometer, egal welche Richtung, könntest du dann schnell wieder zum Verpflegungspunkt zurückgehen und sagen, okay, für mich ist hier an der Stelle Ende. Und von daher war das ein sehr kalkulierbares Risiko und eine Challenge, wo man sagen könnte, okay, ich kann einfach mal wirklich ans Limit gehen und gucken, wie weit ich eigentlich komme. Und ja, das war so im Prinzip der Einstieg ins Ultratraining und in den Ultralauf, weil in diesen 6 Stunden, die ich da absolviert habe, bin ich dann sogar über mein Ziel von, ich wollte 60 Kilometer eigentlich wirklich dann auch laufen können, natürlich nicht am Stück, aber schon in diesen 6 Stunden, die ich da Zeit hatte, und habe dann sogar 68 geschafft. Und oh, wow. Ja, der Muskelkater hat sich okay. Nachgemeldet. Aber also mein lieber Mann, wenn du 6, also vor allem mit den Höhenmetern, ist das ja ordentlich für den ersten. Krass, okay, also hast du da dann schon relativ schnell auch erkannt, dass da ein gewisses Talent vorhanden sein musste. Wie alt warst du damals, wenn ich jetzt richtig rechne? 24? Ja, 24. Ja, cool. Und dann ging es weiter. Genau, dann hatte ich gedacht, ja gut, also wenn man schon mal 68 macht, dann ist bis in 100 jetzt auch nicht mehr so weit. Und habe das mal mit meinem Bruder besprochen, der dann natürlich auch sagte so, ja gut, also du bist jetzt noch nicht so lange dabei, aber dann müssen wir halt auch gucken, dass wir jetzt das wirklich nicht auf ein Zeitziel hinarbeiten, sondern wirklich sagen, wir trainieren so weit, dass ich diese 100 Kilometer schaffe, aber nicht jetzt als mit dem Ziel, ich möchte das in unter 10 Stunden laufen oder irgendwas, sondern da war mir auch klar, okay, ich bin jetzt noch gar kein Fall irgendwie ein schneller Läufer, sondern ich fand das eigentlich eher so als Herausforderung, als Mikroabenteuer total spannend, das so in meinem Alltag zu integrieren und da irgendwie ein neues Ziel zu verfolgen, weil man ja so neben dem Beruf im Alltag nie so eine Challenge hat, wo man sagt, okay, das ist mein ganz persönliches Baby, wo ich jetzt dran arbeite und das möchte ich erreichen. Und das war dann mal so ganz neue Erfahrung für mich, darauf hinzuarbeiten. Und natürlich gab es dann auf dem Weg zum ersten 100-Kilometer-Lauf auch mal 2 kleinere Ultras, den Joker-Trail und Bärenfels-Ultra von jeweils 50 Kilometer, so als Test-Trainingsläufe, wo man so aktuell steht, wie die Form da ist, wie man das so verpackt und gleichzeitig auch nochmal so als Event dazwischen. Bei so einem Kilometer muss man natürlich auch entsprechend lange vorbereiten. Wie lange hast du dann dafür trainiert? Ich war dann am 7.7.2018 bin ich meinen ersten Ultra gelaufen, also den ersten 100er. Mhm. Also von den ersten Laufkilometern bis zum Thüringen-Ultra waren es dann knapp anderthalb Jahre. Wow. Ja, es war wirklich schnell. Also jetzt würde mich mal interessieren, würdest du das hier, also es ist ja schon ziemlich Kamikaze, ne? Ja, absolut. Also hätte natürlich auch gut schief gehen können. Würdest du das so empfehlen? Oder würdest du es nochmal anders machen? So? Ich würde es persönlich nicht nochmal anders machen, aber ja. Ich hatte ja auch den großen Vorteil, dass mein Bruder mich da wirklich so als Trainer unterstützt hat. Also ich glaube, wenn man da wirklich jemanden an der Hand hat, der mit dir das genau durchspricht, der von vornherein mit dir, bevor du überhaupt die ersten Kilometer gemacht hast, bespricht, okay, wie geht's dir jetzt gerade generell körperlich, wo stehst du aktuell, wie ist deine Ernährung aufgebaut, wie viel Stress hast du im Umfeld, was ist eigentlich dein Antrieb, weshalb du sowas machen möchtest. Wenn man das vorher alles so gar nicht ganz klar hat, ist es, glaube ich, viel, viel schwieriger, so schnell auf so eine Distanz zu kommen, als wenn man da wirklich so eine Unterstützung hat, die einen so rundum auch abholt. Wir haben ja ganz von vornherein schon mit Plan gearbeitet. Also meine ersten Kilometer gingen ja direkt mit dem Trainingsplan los. Das heißt, ich hatte ja immer irgendjemanden im Hintergrund, der mit mir alles, was ich gemacht habe, abgesprochen hat, der genau geguckt hat, ist das jetzt gerade zu viel? Wie verpacke ich das ganze Training? Dann ging es ja schon los mit, okay, wir stellen meine Ernährung um. Ich muss gucken, dass ich genügend Nährstoffe zu mir nehme, dass ich meinen Schlaf wirklich auch ja eine Prio setze, dass ich da genügend Schlaf bekomme, dass ich Regeneration ganz ernst nehme, dass ich ganzheitlich trainiere, nicht nur jetzt laufen, laufen, laufen, sondern dass wir auch mal Yoga mit eingebaut haben, Krafttraining, dass ich Fahrrad gefahren bin. Also so ganz grundsätzliche Sachen, die man so als Anfänger einfach überhaupt gar nicht weiß, wenn ihnen jemand so sagt. Mhm. Ja, die waren, glaube ich, am Anfang auch komplett unterschätzt, ne? Also ich habe ja sehr lange komplett ohne Trainer was gemacht und bin damit komplett auf die Schnauze gefallen, weil ich mich einfach auch nicht gedehnt habe oder so und dann natürlich es sehr, sehr schnell irgendwo wehgetan hat. Absolut. Und in die Fallen musste ich gar nicht tappen, weil mir die einfach direkt vorher abgenommen worden sind. Ja. Also da hatte ich auch unfassbares Glück, dass ich mich bis dahin auch nie verletzt hatte. Ich glaube, sonst wäre das auch alles gar nicht so möglich gewesen. Und zum Beispiel hat man ja auch immer mit den Trainingsplänen geguckt, dass man natürlich auch mal Regenerationsphasen drin hat, dass man nach so einem Ultralauf, auch wenn das nur ein Testlauf ist, ist es ja trotzdem eine extreme Beanspruchung des Körpers, dass dort entsprechend Wochen auch eingebaut werden, wo das Training wieder runtergefahren wird, um alles zu regenerieren etc. Also da muss man sich schon auch einen langfristigen Plan machen, um sowas verfolgen zu können. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass sowas funktionieren kann, aber dann wirklich auch nur in dem Fall, dass jemand von außen drauf guckt, weil es ist ja dann doch häufig so, gerade wenn man so Ultraluft mal geschnuppert hat, dann will man immer mehr und denkt immer noch, es geht noch was, geht noch was, geht noch was, bis dann der Punkt kommt, wo es vielleicht dann die eine Einheit zu viel war oder so, ne? Absolut. Ja, ziemlich cool. Und wir machen mal einen ganz kleinen Sprung zu deiner Biografie, weil mich das eigentlich noch interessiert. Letzten November ist ja dann, würde ich mal sagen, ja, wie soll ich es formulieren? Also auf jeden Fall kam deine Karriere da ziemlich, hat so einen Sprung nach vorne gemacht. Du bist nämlich den kleinen Kobold gelaufen, ne? Genau, richtig. Und da ist mir ganz schön die Kinnlade runtergefallen, muss ich sagen, als ich das gesehen habe. Also der kleine Kobold ist ein 99 Kilometer Lauf ist er, glaube ich, ausgeschrieben, obwohl die GPS-Strecke auch 104 Kilometer sagt und so knapp 4000 Höhenmeter hat die, ne? Genau. Ja. Und ich sah da nur bei Instagram so einen Post von Lizzie, wie sie da auf dem zweiten Platz steht. Und ich glaube, wie lange hast du gebraucht? 17 Stunden ungefähr? Zum Glück nicht. 15 Stunden, 58 Minuten. Oh, ja, okay. Sogar noch schneller. Also, weil das war ja wirklich ein Brett. Kann man ja gar nicht anders sagen. Wie bist du auf den Lauf aufmerksam geworden? Und wie hast du darauf dann, also wie ging es dann weiter, dass es dann wirklich in sowas dann gegipfelt ist auch erstmal? Oh, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Auf den kleinen Kobold bin ich tatsächlich auch durch meinen Bruder gekommen. Der ist da auch vor ein paar Jahren mal gestartet selber. Und ich hatte ihn angesprochen, weil ich selber für 2019 nicht so den richtigen Plan hatte. Ich kam Anfang des Jahres aus Neuseeland wieder von einer längeren Wanderung und wusste gar nicht so richtig so, ja, wie steige ich denn jetzt eigentlich ein? Was mache ich denn jetzt? Und habe mich da so ein bisschen verhaspelt gehabt mit, oh, ich will was Schnelles laufen und gleichzeitig was Langes laufen und habe so alles durcheinander gemacht. Also da habe ich die typischen Anfängerfehler gemacht. Da hat mich keiner mehr auf mich geguckt. Und ja, ich hatte ihn dann mal so ein bisschen gefragt, so irgendwie kriege ich mein Jahr nicht so richtig geplant und ich habe gar nicht so ein Ziel, was mich auch so richtig greift, wo ich sage so, boah, das ist eine Herausforderung, die hast du noch nie so gemacht und da hast du auch ein bisschen Muffensausen vor. Und er kam dann irgendwie ganz schnell dahin so, ja, also der kleine Kobold, der ist auf jeden Fall schon eine ganz andere Geschichte, weil das ist halt einfach ein Nachtlauf, du läufst überwiegend in der Dunkelheit, du musst selber den Weg finden, also es gibt einen GPS-Track, aber der ist halt nicht irgendwie explizit ausgeschildert durch den Veranstalter. Klar, der verfolgt die ganze Zeit den, wie heißt der Weg? Also er folgt einem Wanderweg, aber den siehst du auch nicht, also der ist nicht super markiert, aber zum Teil. Von daher ist das auch nochmal die zusätzliche Herausforderung, dass du da nachts läufst, dich selber organisieren musst, dass du den Weg selber finden musst, dass du große Passagen hast, wo du erst wieder zum nächsten Verpflegungsstand kommst. Es gab insgesamt 3 Stück auf der Strecke. Ja, und da kam irgendwie so alles zusammen, so mega Abenteuer, aber da lässt sich auch um die Ecke. Das ist ja auch mal ganz angenehm, dass man nicht mehr weiß, wie weit reisen muss dafür. Mhm. Und ja, dann ging es irgendwie relativ spät sogar erst ins Ultramarathon-Training. Also ich glaube, Ende August bin ich erst eingestiegen und habe dabei auch gemerkt, so okay, die ganzen Höhenmeter, das ist auf jeden Fall eine ganz andere Herausforderung, so viele Höhenmeter irgendwie zu trainieren, vor allem hier in Düsseldorf im Flachland, muss man dann schon ein bisschen kreativ werden und auch mal ein bisschen weiterfahren, um da Höhenmetertraining zu machen. Mhm. Ja, und das war für mich aber auch nicht nur unbedingt körperlich eine andere Herausforderung, sondern vor allem mental war ich da nicht so richtig auf der Höhe. Also das habe ich schon gemerkt, dass ich an dem Tag des Laufs hat nicht so alles gestimmt. Also eher im Gegenteil, ich bin die ersten Kilometer losgelaufen, habe direkt gemerkt, so mein Körper ist nicht so richtig fit. Ich hatte direkt Schmerzen im Rücken. Meine Beine taten mir weh, die waren ganz schwer. Ich war auch nicht so richtig darauf eingestellt, so, boah, du musst jetzt hier 100 Kilometer laufen. Das war nicht so dieses mega Gefühl wie beim Thüringen Ultra, wo ich einfach total glücklich war, dass ich jetzt meinen Tag endlich erreicht habe, wo ich das jetzt machen kann. Sondern ich hatte während des Trainings immer gemerkt, so, boah, das wird ganz schön knapp, ob das aufgehen kann, was du dir da überlegt hast. Naja, und von daher war das mal eine ganz andere Herausforderung, weil irgendwie kommst du da körperlich durch, aber der Kopf hatte eine ganz andere Geschichte zu spielen. Und das war dann mal wirklich eine, ja, ich glaube wirklich mit einer größten Herausforderung, die ich bisher so gemeistert habe oder meistern musste im Prinzip. Ja, vor allem ist es ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn du dann auch noch im Dunkeln läufst. Also kein Bock und dann auch im Dunkeln. Ja. Mhm. Ja. Stelle ich mir echt schwierig vor. Was war dann so das, was dich am Ende da durchgetragen hat? Tatsächlich, ja, also bei dem Lauf hatte ich noch nie so viel Support wie von außen wie bisher. Ich wurde ganz viel von meinen Freunden angefeuert, die mir auch im Vorhinein Karten geschrieben haben, mich extra angerufen haben, die sich bemüht haben, mich da irgendwie auf die Bahn zu bringen. Also da gab es ganz viele süße Geschichten. Ich war auf der Arbeit den Tag vorher noch und war total nervös. Und meine Kollegin hat gesagt, das geht überhaupt gar nicht, wie du hier sitzt. Und du bist eigentlich so kurz vom Wasser gebaut. Das geht gar nicht. Du sitzt da die ganze Zeit und bist ganz abwesend. Und die haben mich einfach nach Hause geschickt und gesagt, so, nimm den Tag frei. Krieg deinen Kopf frei. Du musst da morgen was abliefern. Also von unserer Seite hast du den Support und konnte dann tatsächlich den Tag mir noch Urlaub nehmen, was total hilfreich war, um so den Tag schon mal nutzen zu können mit, okay, nochmal sich überzulegen, warum mache ich das eigentlich, was bringt mir das, was ist mein eigentliches Ziel, möchte mein Ziel vielleicht auch noch einmal anpassen, so ganz kurzfristig, was man eigentlich auch nicht unbedingt machen sollte. Aber was mich zumindest ein bisschen auf Kurs wieder bringen konnte, und das war eine große Hilfe von der Seite. Und gleichzeitig war es total lieb von den Leuten, die mitbekommen haben, dass es mir im Vorhinein einfach gar nicht gut geht, die sich bemüht haben, einfach nochmal anzurufen, mich aufzubauen, mir ein bisschen Mut zuzusprechen. Also da haben auch enge Freunde von mir angerufen. Mein Freund Falco hat nochmal extra mit Jan Fitschen geschrieben, der mir eine Sprachnachricht gemacht hat, der mir nochmal Motivationsworte geschickt hat. Und dann sowas baut natürlich unfassbar auf. Und das nimmst du auch im Lauf mit. Also das musst du auch mitnehmen und dich immer wieder daran erinnern, dass du auch nicht nur mehr für dich läufst, sondern dass da jetzt so viele Leute Interesse daran haben, dass du da irgendwie durchkommst und diese Geschichte verfolgen wollen. Und von daher kämpft man sich dann da auch irgendwie durch. Und auch während des Laufs wurde ich unterstützt. Der Christopher, der damals eigentlich selber auch gelaufen ist bei den 140 Kilometern, musste aussteigen und hat sich dann einfach gedacht, okay, dann bin ich jetzt bei jedem Verpflegungsstand da und unterstütze Lissy und bespreche alles mit ihr, gebe ihr was zu essen, fülle die Flaschen wieder auf, so einfach das, was man so gar nicht einschätzen kann, wie wichtig das dann plötzlich an diesem Tag ist. Und das war eine große Hilfe. Ja, das glaube ich. Also die Leute selber wissen das, glaube ich, nicht, wie wichtig das ist, dieser Support, bis sie selber mal supportet wurden. Ne? Ja, also, das richtig, unterschätzt man total. Ja, ja, ich versuche gerade den Bogen irgendwie sinnvoll zu schlagen, mir fällt aber nichts ein. Du bist ja noch relativ jung, mit 27 beziehungsweise, ja, deinen ersten Ultra hast du dann mit 24 gemacht? Oder? Ja, ich rechne richtig. Ja, 25 war ich da schon, ja. 25, okay. Das ist ja doch noch ein Alter, ich bin ja selber in dem Alter, wo man dann doch immer mal wieder so blöde, in Anführungsstrichen, Kommentare bekommt, warum man denn nicht schnell und kurz erstmal läuft. Das ist ja trainingstechnisch viel sinnvoller. Ist ja auch nicht ganz verkehrt, was die Leute damit sagen wollen. Aber wie gehst du denn mit sowas um oder passiert dir das gar nicht? Inzwischen nicht mehr, vielleicht weil ich auch einfach ein bisschen älter aussehe. Nee, aber bei dem ersten 100er beim Thüringen Ultra wurde ich tatsächlich auch angesprochen und gefragt, so, wie alt bist du denn eigentlich? Und wurde dann auch sehr kritisch beäugt und gesagt, das finde ich jetzt aber gar nicht so gut, dass du das hier machst. Und ich habe damals überhaupt nicht verstanden, was die von mir wollten, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, so, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das junge Leute nicht machen oder nicht so in der Masse. Und das ist dann erst so in den Jahren danach so ein bisschen bewusster geworden, dass tatsächlich der Standardweg ja ist, eben erst diese schnellen und kurzen Distanzen zu machen. Und dann, wenn du da nicht mehr was reisen kannst, dann wirst du halt länger. Zwangsläufig bist du halt einfach schon älter, wenn du dann anfängst mit Ultras. Aber ich bin ja nie mit dem Laufen eingestiegen, weil ich irgendwie jetzt einen 10-Kilometer-Lauf gewinnen wollte oder ein Halbmarathon-Ziel hatte, sondern mir war das ja einmal für meinen Bruder total wichtig, ihn zu supporten. Und gleichzeitig hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, irgendwie suchst du für dich so ein Ziel oder eine Möglichkeit, auch im Alltag Abenteuer erleben zu können, die du wirklich durch, ja, nicht, dass du irgendwie eine Reise planen musst, sondern was einfach so viel einfacher in den Alltag zu integrieren ist, was dich jeden Tag im Prinzip irgendwie treibt, weshalb du sagst, okay, ich finde das cool, weil ich kann überall hinfahren und ich kann einfach so lange laufen, wie ich will und alles entdecken in der Umgebung, was ich mir angucken möchte, ohne dass ich daran denke, naja, ich müsste ja nur diese 10-Kilometer-Runde laufen, sondern ich kann einfach entscheiden, nö, ich möchte jetzt weiterlaufen, also laufe ich auch weiter und ich laufe so lange, wie ich Bock habe. Und das hat mir irgendwie nochmal was ganz anderes gegeben und da spielt das Altern im Prinzip auch keine Rolle. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Leute aus dem Grund das sagen, weil natürlich sie ja schon viel älter sind, das war damals auch eine andere Zeit, als sie noch jung waren. Das hat man vielleicht auch noch so ein bisschen im Hintergrund, dass sie selber nicht so die Möglichkeiten hatten, sich da schon so extrem auszuleben, weil heute mit Instagram, mit den ganzen Laufpodcasts oder Blogs, die es alles so gibt, hast du natürlich viel schneller diese ganzen Infos, die du dafür brauchst, um so eine Basis aufbauen zu können. Was heißt ein Ultra? Wie trainiere ich dafür? Wie kann ich das anfangen? Und ich glaube, dass man da natürlich schon einen ganz anderen Einstieg hat in jungen Jahren, als damals noch irgendwie möglich war. Gleichzeitig überlege ich auch, ob vielleicht heute auch so ein bisschen mehr der Wunsch nach so Abenteuern da ist als früher, weil es vielleicht anders früher machbar war, dass wir heute von diesem Work-Life-Balance irgendwie auch immer so mehr hingehen und sagen, unsere Freizeit ist viel wichtiger als ich muss erstmal meinen Job über die Bühne bekommen und Familienplanung, sondern dass wir jungen Leute da schon auch anders eingestellt sind, dass wir ein bisschen egoistischer auch an die Sache rangehen und für uns Möglichkeiten suchen und Freizeit, wie wir uns verwirklichen können. Und Ultra ist eben auch eine Möglichkeit, sich zu verwirklichen und vor allem auch sich persönlich weiterzuentwickeln. Weil es geht ja eben nicht nur um die körperliche Fitness, sondern beim Ultra musst du ja auch mental unfassbar stark sein, weil sowas wirst du nachher nicht nur laufen, weil du fit bist, sondern das musst du wirklich wollen. Ja, Ja, und du musst das Laufen auch zu einer Priorität in deinem Leben machen, also zu einer sehr hohen Priorität in deinem Leben, weil sonst kriegst du ja auch 10 Stunden Laufen teilweise die Woche auch nicht unter. Also wie auch. Absolut, ne? Genau. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Das habe ich so noch gar nicht gesehen, dass da vielleicht die Generationen gerade auch so tauschen, weil an sich kennt man ja einige, die Ultras laufen und die 30 noch nicht geknackt haben und trotzdem schon auf den Ultras unterwegs sind. Aber trotzdem ist es häufig die Frage nach dem, warum machst du das jetzt? Warum machst du nicht erstmal einen schnellen Zehner und arbeitest dich dann irgendwie weiter? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass es heute oder dass viele ja auch sogar beides miteinander kombinieren, die natürlich vielleicht dann nicht die Zehner auf Klassenniveau laufen, wo du dann sofort in aller Munde bist, aber die trotzdem eine sehr gute Grundgeschwindigkeit drin haben und damit dann bei den Langdistanzen natürlich auch sehr gut abschneiden können. Und ich glaube, wenn du dann da in den jungen Jahren deine Geschwindigkeit, die du einfach noch hast und die dir auch leichter fällt aufzubauen, mitnimmst mit der mentalen Stärke, wenn du deine Ziele richtig gesteckt hast und dadurch dich eben über so lange Distanzen tragen kannst, hast du natürlich eine perfekte Kombination, weshalb du da auch sehr erfolgreich werden kannst. Ja, das denke ich auch. Ich glaube auch nicht, dass es sich ausschließt, wenn du dein Training richtig gestaltest und wie du sagst, du hast ja zum Beispiel deinen Bruder auch, der dir da hilft, dass man auch zwischendrin mal sagt, jetzt möchte ich nochmal Geschwindigkeit aufbauen, einfach weil ich Bock drauf habe oder weil es mir dann doch auf die langen Sachen was bringt. Und auch da kannst du locker 80, 90, 100 Kilometer Wochen machen und bist trotzdem im Geschwindigkeitstraining drin. Ne? Also ich glaube, das wird auch häufig unterschätzt. Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei Kurzdistanzen wirst du auch diverse Wochenkilometer am Ende sammeln, damit du das überhaupt alles so trainieren kannst. Und ob du die dann, das ist ja eigentlich nur der Unterschied zwischen dem Training, dass du dann bei den schnellen Distanzen nicht mehr so intensiv, sondern halt auch sehr viel längere Einheiten drin hast, die eben die Grundlage trainieren und nicht mehr nur das Tempo. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, was du hast gesagt, und das finde ich auch total richtig und wichtig, dass man durch Instagram, Facebook und so weiter wirklich einen ganz tollen Infoaustausch hat als junger Mensch. Aber gehen wir mal davon aus, es gäbe jetzt vielleicht eine 21-, 22-Jährige oder 22-Jährigen, der dich fragen würde, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, ich hätte irgendwie Bock drauf, auf die Ultras zu gehen. Gibt es da so ein, zwei Sachen, die du der Person auf jeden Fall raten würdest? Ja, wenn man sich da noch nicht so ganz sicher ist, was man eigentlich gerne machen möchte, dann würde ich mir zumindest mal Trailrunning besser angucken und vielleicht da mal so auf einen 30-Kilometer-Kurs gehen, weil die Ultras sind ja meistens schon eher so ausgelegt, dass du da so ein Trailrunning Event mit drin hast. Also ich laufe jetzt nicht 100 Kilometer auf Straße, das habe ich bisher noch nicht gemacht, sondern für mich war immer im Vordergrund, dass ich eigentlich so die Natur erleben möchte. Und ich glaube, da muss man sich überlegen, was ist mir jetzt gerade wichtig? Möchte ich so ein Straßenläufer werden und schnell sein? Oder interessiere ich mich für Ultras, weil ich gerne in die Berge möchte, weil ich gerne so ein Trailrunning-Event mitmachen möchte? Und da würde ich dann zum Einstieg vielleicht wirklich einmal gucken, wie ist denn so ein 30-Kilometer-Lauf? Weil das ist schon ein bisschen mehr als Halbmarathon, das kann man auch mal ganz gut vielleicht sogar noch alleine trainieren oder einen Trainer zu haben, was so das Risiko betrifft, wo man sich verletzt und wo man auch noch nicht so ganz viel falsch machen kann. Das kann man noch, glaube ich, ganz gut auch alleine hinkriegen. Zumindest, um einfach mal reinzuschnuppern, so ist das etwas für mich, was mich interessiert, wo ich Spaß dran habe. Und dann kann man auf jeden Fall eine Einschätzung für sich selber auch abgeben. Okay, das ist ein Weg, den ich gehen möchte, wo sich der Aufwand lohnt, weil ich weiß, ich werde nachher auf den Langdistanzen total belohnt, weil ich genau das jetzt gefunden habe, weshalb ich diesen Sport betreiben möchte. Und da gibt es ja total viele unterschiedliche Variationen von Ultras, wie du sie gestalten kannst. Ob du jetzt an einem beispielsweise 6-Stunden-Lauf mitmachst, wo du halt einen Grundkurs läufst, wo es darum geht, dass du vielleicht einfach nur testen möchtest, wie schnell kann ich in 6 Stunden oder wie viel Strecke schaffe ich in 6 Stunden, was passiert mit meinem Körper, wie gehe ich mit mir selber um oder gehe ich das an, weil ich eigentlich primär die Landschaft genießen möchte, weil ich mit Leuten in Kontakt treten möchte, weil das ist ja auch ein sehr großer Aspekt im Ultralaufen. Du läufst einfach viel langsamer und hast dadurch Zeit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und zwangsläufig hast du immer irgendjemanden, der mit dir auch Teilstücke bestreiten wird, weil du selber das auch irgendwie suchst und andere suchen eben auch den Kontakt, weil sie da auch gar nicht unbedingt alleine durch möchten. Und da wird man dann für sich ganz schnell herausfinden, was einem dieses Laufen an der Stelle wiedergibt. Und ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Variante, um möglichst schnell einmal erkennen zu können und das sich auszuprobieren, wo möchte ich eigentlich hin, welchen Weg möchte ich bestreiten, ohne schon von vornherein so viel investieren zu müssen, um dann so den ersten Schritt ins Ultra-Training zu machen. Ja, und dann vielleicht zu merken, dass es doch gar nicht das Richtige war, ne? Genau. Also ich finde, das ist ein super guter Tipp, ja, auf jeden Fall. Richtig cool. Ja, und bei dir wird es ja mit Sicherheit auch weitergehen. Wir haben ja im Vorgespräch schon hast du schon so ein bisschen was verlauten lassen, was jetzt so als nächstes kommt. Ja, erzähl doch mal, trotz Corona, was ist so geplant? Ja, also jetzt seit neuestem bin ich im Marathontraining. Also ich versuche jetzt gerade mal meine Marathonzeit aufzupolstern. Und zwar läufst du sowas auch? Ich laufe sowas auch. Zwangsläufig muss ich auch den Marathon bestreiten. Ich höre nur irgendwann nicht auf zu laufen. Nein, Quatsch. Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, man hat ihn ja immer irgendwie mit dabei. Ne? Genau. Also jetzt gerade bin ich im klassischen Marathontraining und möchte gerne in 3 Stunden 15 laufen. Ich hoffe, das geht auch nachher auf. Nicht, dass ich das jetzt hier verkünde. Jetzt hast du es gesagt. Ne? Ja, nochmal. Du musst ja nicht sagen, wann es... Du musst ja nicht sagen, wann es soweit ist. Nur, dass es irgendwann mal passiert. Jetzt hast du auf jeden Fall noch viel, viel Zeit. Wir sagen nicht, wann. Ja, wer clever ist, kann rechnen, weil danach geht es halt wieder ins Kobalt-Training. Also dieses Jahr wieder Kobalt nochmal auf der Liste stehen müssen. Ich hoffe sehr, dass ich auch ausgelost werde, dass ich nochmal an den Start gehen darf, weil ich eine persönliche Rechnung natürlich noch offen habe. Auch wenn das letztes Jahr schon sehr erfolgreich über die Bühne gelaufen ist. Mein persönliches Ziel habe ich natürlich letztes Jahr meilenweit verfehlt. Und was war das? Ich wollte eigentlich einen Streckenrekord knacken und unter 14 Stunden laufen. Ah, oh, wow. Gut, man soll sich ja große Ziele setzen. Krass, okay. Ja, es wäre rechnerisch wäre es auch aufgegangen, aber das hat einfach an dem Abend nicht geklappt. Aber so ist das halt einfach beim Ultralaufen. Ne? Du bist wetterbedingt abhängig von deiner täglichen Leistung, also von der Tagesleistung. Da kommt einfach so viel zusammen. Und es war ja auch das erste Mal, dass du den gelaufen bist, ne? Also wenn du jetzt die Strecke kennst, dann weißt du vielleicht auch eher, worauf du dich einlässt und dann kann das schon eher funktionieren. Ja, ich bin mal gespannt. Im Dunkeln sah die Strecke ganz anders aus als tagsüber. Ja, wenn man dann überhaupt noch was sieht. Also ja, sollte ich gelost werden, wird mir ganz schön die Pumpe gehen, vor allem vor diesem Nachtlaufen. Ja, ich hatte wirklich Angst vorher vor den ganzen Wildschweinen, wenn mir da so ein paar Geschichten erzählt worden sind. Ich hatte aber gestern keine Wildschweinbegegnung, von daher werde ich dieses Jahr vielleicht ein bisschen entspannter an die Sache rangehen können. Ja, sehr gut. Ich hab ja so ein bisschen gedacht, naja, wenn du dann für den Kobold genommen wirst, dann kannst du dich so ein bisschen an die Lizzie hängen, aber hiermit hast du dann quasi verkündet, dass das nicht möglich sein wird. 14 Stunden, das muss man erst mal laufen. Das ist eine Nummer. Krass, ja. Ja, gerade bei dem Lauf, ne? Also die Zeiten sprechen für den Lauf, dass der sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und deswegen werden ja auch entsprechend die Punkte für den UTMB da vergeben, ne? Die sind ja relativ hoch sogar. Ja. Ja, richtig, richtig cool. Für wen du jetzt Interesse geweckt hast, wer dich vielleicht sogar noch nicht kennt, unwahrscheinlicherweise, wie kann man dich verfolgen? Hast du Strava? Findet man dich bei Instagram? Genau, also man kann mich bei Strava und bei Instagram stalken. genau, Strava müsste einfach Lissi Tegelkamp sein und Instagram ist MSSLSST, also Miss Liz Tegelkamp, ohne Vokale. Jetzt verstehe ich den Namen auch. Das ist sehr gut. Ja, ich durfte das leider nicht so ganz ausschreiben, wie ich es gerne gehabt hätte. War der Name zu lang? Der war zu lang, genau. Ja, also werden wir auf jeden Fall auch noch verlinken. Ich persönlich bin total gespannt darauf, was man von dir noch so alles mitbekommt und ob der Marathon in 3:15 dann steht. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, ich finde aber auch, also man merkt dir an, du hast Spaß dran, du hast irgendwie auch deine Frage nach dem Warum beantwortet und hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir das Interview heute zu führen. Und freue mich einfach, ja, weiter von dir zu hören und zu gucken, was so kommt. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich einigen einen schönen Einblick geben konnte und ein bisschen Mut machen konnte, sich einfach mal dran zu versuchen. Genau, und wenn noch Fragen irgendwie offen sind, einfach in alle Richtungen Fragen stellen. Auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Danke, dass du dabei warst. Und dann gebe ich weiter. Tschüss. Tschüss. So, das war das Gespräch mit Tabea und Lissy. Wir haben noch ein paar weitere Gespräche vorbereitet. Der nächste an der Reihe ist Lukas. Lukas, wen hast du getroffen und warum hast du das getan? Ja, also ich habe mir den Marcel Neumann ausgesucht. Als wir darüber gesprochen haben, das zu machen, habe ich sofort an Marcel gedacht, den ich auch schon ein bisschen länger kenne, so 2-3 Jährchen in Schotten, als ich da den Ultra gemacht habe, stand er auf einmal neben mir an der Ziellinie. Ja, ein sehr flotter junger Mann, der auch in seiner Altersklasse mehrere Siege und auch Top 3 oft läuft. Ja, und der Marcel ist mir gerade letztes Jahr sehr aufgefallen, als in seiner Strava-Timeline und auch bei Facebook beziehungsweise bei Instagram da immer mehr gepostet hat über irgendwelche Ultras, die er gelaufen ist. Gerade so zur Mitte des Jahres ist er einen nach dem anderen im Monat gelaufen, auch welche, wo andere Leute sagen würden, das ist das Highlight für sie. Zum Beispiel war da für dich, Ludwig, der Rottgau 50 2019 war dabei. Der war beim Zugspitz dabei 2019, als wir, der Adrian und ich, dann halt auch dort waren. Leider hatten wir uns da verpasst, aber da kommen wir auch im Gespräch noch ein bisschen drauf. Den Großglockner ist er zum Beispiel auch noch gelaufen, was auch vielleicht für den einen oder anderen ein Highlight wäre. Und ja, dann hat er noch 2-3 andere gemacht. Will jetzt hier nicht allzu viel verraten, aber ja, darüber haben wir uns so ein bisschen unterhalten, weil ich das sehr spannend fand und gerade diese Kombination zwischen Wettkampf oder auch etwas härterem Wettkampf, wie ein Ultra halt meistens ist, und kurzer Regenerationsphase und dann ging es ja schon wieder ins Training, aber auch nicht viel, weil dann 2 Wochen später schon wieder der nächste anstand. Also da hat sich wirklich 2019 sehr gut gegeben. Und ja, genau, darüber sprechen wir. Und er hat vor kurzem, nicht so allzu lange Zeit, auch aufgrund Corona-bedingt, hat er bei Facebook eine Gruppe ins Leben gerufen, die Fastest Known Time Germany. Da könnt ihr gerne mal alle mal draufgehen und könnt ihr mal daran teilnehmen und vielleicht ein paar Bestzeiten in den Asphalt hämmern. Wird er sich bestimmt freuen und wir uns natürlich auch. Ja, und dies und noch ein paar andere Sachen besprechen wir in unserem Interview. Und ja, dann würde ich sagen, können wir gleich loslegen. Hört sich gut an, wir geben direkt rein ins Gespräch. So, ich habe hier meinen Interviewpartner, den Marcel Neumann. Und ich weiß gar nicht, ob man dich noch vorstellen muss, aber ja, stell dich doch mal doch vielleicht ganz kurz mal vor, so die wichtigsten Eckdaten. Die wichtigsten Eckdaten, ja. Ja, Marcel Neumann, ich wohne in Bad Hersfeld, bin mittlerweile 39 Jahre alt, werde 40 dieses Jahr. und laufe jetzt seit 2018 bin ich so die ersten Ultras gelaufen und davor bin ich schon länger gelaufen. Also ich bin schon als Kind mit meinen Eltern immer gelaufen und habe bei so kleinen lokalen Sportveranstaltungen auch teilgenommen, mitgemacht. Bei deinen Strava-Aktivitäten sieht man ja auch hin und wieder, dass du auch mit deinen Kindern läufst. Also gibst das quasi schon weiter. Ja, das stimmt, ja, genau. Also ich habe 2 Kinder, die sind 8 und 10 Jahre alt. Und ja, die sind da auch ganz engagiert mit dabei und laufen ganz gerne auch mal mit. Ja, ist doch cool. Und da hat sich das jetzt in den letzten Wochen hat sich so das rauskristallisiert, dass wir so einmal die Woche immer so einen kleinen Family Run machen, so 3 bis 4 Kilometer. Aber alles ganz locker und ohne Stress und mit vielen Pausen und sehr spielerisch. Sicher sind jetzt sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer neidisch. du kommst aus Bad Hersfeld und da hast du ja aber auch schöne Berge vor der Tür. Also es ist ja prädestiniert quasi, sich auf dem Ultra zu spezialisieren. Ja, weiß ich nicht. Also weiter im Süden von Deutschland gibt es natürlich wesentlich mehr Höhenmeter. Klar, das ist jetzt gibt's immer. Aber die landschaftlich ist es ja schon ganz, ganz schön, ja. Ja, auf jeden Fall. Sicher. Ja. Gut, ich habe dich natürlich aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen. Und zwar bist du mir letztes Jahr, gut, wir kennen uns jetzt auch so ein bisschen, wir haben uns ja auch im Schotten und so getroffen. Ja. Ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht, bei deiner Insta-Story oder so gesehen, dass du gerade letztes Jahr sehr, sehr viele Ultras gemacht hast und da waren auch ganz schöne Brecher dabei, sage ich jetzt mal. Angefangen hast du ja mit dem 50-Kilometer-Lauf in Rottgau. Da bist du sogar Dritter in deiner Altersklasse geworden. Erzähl mal, ja. Dann warst du in Bielstein unterwegs, und hast da sogar den Gesamtdritten gemacht. Das war, ist natürlich, also so, ich sag mal, in deiner Altersklasse beziehungsweise so Gesamtplatzierung bist du ja eigentlich immer sehr weit vorne dabei, wenn man gerade auch bei Strava bei dir ein bisschen guckt. Dann hast du noch den Rennsteig gemacht letztes Jahr. Also sehr krass. Da bist du zwar 47. geworden, aber da ist, glaube ich, auch die Konkurrenz sehr, sehr, sehr stark. Ich meine, Altersklasse bist du 11. geworden. Habe ich gesehen. Wie war das so für dich, der Rennsteig? Das ist zum Beispiel so einer, wo ich sage, ja, da würde ich eventuell auch mal drüber nachdenken. Ja, Rennsteig ist auf jeden Fall ein sehr schöner Lauf. Ich habe den im Prinzip als Vorbereitungslauf für den Zugspitz Ultra Trail gemacht letztes Jahr. Ne? Mhm. Aber ja, ja, das war das Drama, gell? Zugspitz, du wolltest die 100 Kilometer laufen, durftest du nicht. Genau, ja. Leider. Ja, genau. Was ich sehr bereut hatte, ich war ja auch da vor Ort und wir haben uns nicht gesehen. Ich habe das irgendwie gar nicht am Schirm gehabt. Ja, ja. Ich hatte dir dann noch später im Nachhinein geschrieben, dass wir uns, wie das sein könnte, dass wir uns nicht gesehen hatten. Ich glaube, du hast mich gesehen. Hast du mir das nicht geschrieben? War das so? Oder ich hatte euch irgendwo. Ja, ja, nee, das war so. Ja, ich hatte euch irgendwo bei der, ich weiß nicht, war das beim Läuferbriefing oder sowas, da habe ich euch ganz am anderen Ende irgendwo gesehen. Genau. Und war überrascht, euch zu sehen. Ich hatte das damals gar nicht so auf dem Schirm. Ja, dass ihr auch da seid. Genau. Ja. Da hattest du eine Zeit von 8 Stunden 36. Ich habe das nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber du bist da nicht mehr ins Gewitter gekommen, oder? Bist da noch rechtzeitig reingekommen? Ich glaube, das Gewitter war erst deutlich später. Ne? Aber das kam schon, das Gewitter. Ne? Das war schon durchaus sinnvoll, dass da der Ultra Trail und der Super Trail XL, dass die da gestrichen wurden und dass da nur der Supertrail stattfand. Ja. Mhm, genau. Hatte halt den Nachteil, dass da 1500 Starter, glaube ich, insgesamt dann auf der Strecke waren. Mhm. Und es da schon ein bisschen eng wurde dann auf den schmalen Single Trails. Ja, und dann hast du gedacht, wenn es der Ultra Trail nicht stattfand, also Zugspitz Ultra Trail natürlich, da mache ich nochmal den Großglockner. Naja, gut, das ist natürlich schon alles ein bisschen geplant gewesen. Natürlich. Ich glaube, das läuft man nicht so aus der Hose. Wie war der denn so für dich? Das ist natürlich auch so ein, also ich denke, das ist schon ein krasses Teil, oder? Ja, also der Großglockner war tatsächlich letztes Jahr eigentlich der schönste Lauf, den ich so gemacht habe. Landschaftlich und vom Läuferischen her auch der anspruchsvollste. Das war nur die etwas kürzere Strecke, die ich gemacht habe. Der Kalser Tauern Trail nennt sich der, 50 Kilometer war der lang, aber technisch doch sehr anspruchsvoll. Ne? Also sehr felsig, alles sehr verblockt, das Gelände. Hattest du noch Schnee? Und da gab es auch noch Schnee, ja, auf jeden Fall. Ja, große Schneefelder an Gletschern vorbei. Das war sehr, sehr beeindruckend. Im Juli war der, glaube ich. Vor allem, wenn du denkst, bis im Juli und hast dann noch Schnee, das ist natürlich echt krasses Teil. Ja, ja, naja, gut, in den Höhen, in denen wir uns da befinden, da. Ja, klar, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, wie gesagt, da ging es dann für dich nochmal weiter. Im August warst du dann beim Burgmärchenmarathon. Das waren 52 Kilometer. Wo ist der? Der Burgwaldmärchen, der ist hier bei uns in der Nähe. Hat er was mit den Brüder Grimm zu tun? Der ist schon danach ein Stück weit benannt, ja. Okay. Ja. So Richtung Bad Orb und so. Der müsste eigentlich schon auch Richtung. Tja, da fragst du mich jetzt was. Ja, nicht schlimm, ist egal. und zum Abschluss zumindest fürs Jahr 2019 hast du noch den Heldentrail in Südthüringen gemacht. Das waren 65 Kilometer. Und da, ich sehe gerade unterschlagen, dass du den Burgwald-Märchenmarathon sogar gewonnen hast. Sagst du ja gar nichts. ja, genau, ja. Den hatte ich. Ja. Also, du bist schon ganz flott unterwegs auf den Strecken. Beim Heldentrail, da bist du Gesamtachter geworden, Dritter in deiner Altersklasse. Also, du bist, wie gesagt, da recht flott unterwegs und ich glaube, ja, wenn du jetzt in die 40er kommst, AK-40, wird die Konkurrenz ein bisschen größer, oder? Dann wird sie, naja, mal schauen, kommt drauf an. Das wird sich zeigen. Also dieses Jahr bin ich ja schon gestartet in der AK-40 dann sozusagen. Mhm. Okay. Aber stimmt. Da ja jetzt fast alle Läufe ausgefallen sind, wird sich das dann entweder vielleicht noch im Herbst zeigen oder nächstes Jahr dann. Mhm. Ob es in der AK-40 schwieriger wird oder leichter. Ja, und was würdest du sagen, was war letztes Jahr so dein Highlight? Also, hast ja gesagt, der Großglockner war sehr schön, aber was gab es was anderes, wo du sagst, das war jetzt das Highlight oder bleibst du beim Großglockner? Naja, es kommt jetzt drauf an, unter was man das Highlight versteht. Ich meine, klar, wenn man jetzt so einen Ultra-Trail gewinnt jetzt, wie den Burgwald-Märchenmarathon, das ist natürlich schon auch ein Highlight, ja, wenn man da den ersten Platz machen kann. Aber jetzt so im Nachhinein, rein vom Läuferischen, muss ich sagen, die 50 Kilometer in Rottgau Anfang des Jahres, im Januar, die waren gar nicht so schlecht, also vom Läuferischen her, ne? Mit irgendwie finnischer Zeit 3 Stunden 42. Mhm. Ja, so im Nachhinein betrachtet war das vom Läuferischen her sehr gut. Und ansonsten von der Landschaft her, vom Lauf her, tatsächlich der Großglockner. Und welchen Lauf ich auch sehr empfehlen kann, ist dann der Südthüringen Trail, den ich im September da noch gemacht habe, ne? Den Heldentrail. Mhm. Der ist tatsächlich für hier Mitteldeutschland ein sehr schöner Lauf, ne? Mit vielen Single Trails, sehr schön zu laufen. Auch nicht so groß, kann ich jedem ans Herz legen, den mal zu laufen. Hat natürlich auch einige Höhenmeter drin, aber... Ja, das soll ja so sein bei Ultra Trail. du hast ja jetzt wirklich fast, also im Sommer bis ja, Anfang Herbst, sag ich jetzt mal, hast du ja wirklich einen Ultra Trail nach dem anderen gemacht. Hast du sowas, war das irgendwie auf deiner Bucketliste oder wolltest du das immer mal gemacht haben oder hast du gesagt, dieses Jahr mache ich einfach mal was Krasses? Nee, also es gab einfach viele Läufe, die ich mitmachen wollte und das hat sich dann so ergeben. Ich meine, auf der Liste sind natürlich noch viele andere Läufe drauf, die ich auch noch machen will. Hm. Ja, es waren jetzt schon einige sozusagen 2019. Für dieses Jahr hatte ich mir tatsächlich etwas weniger Läufe vorgenommen, da ich schon gemerkt habe, gegen Ende des Jahres, dass es ja schon ein bisschen, wenn man fast jeden Monat ein Ultra läuft, dass es dann auf Dauer doch etwas ermüdend ist. Ne? Hm. Beziehungsweise, wenn man dann noch strukturiert trainieren will, dann ist es sehr schwer vereinbar. Ne? Ja, das ist verständlich. Also man hat irgendwie ein bisschen eine Tapering-Phase vor einem Wettkampf, dann anschließend eine kleine Erholungsphase. Und dann hat man dazwischen nicht mehr viel Zeit, um strukturiert zu trainieren. Ja, ja. Ja, das Nötigt mir auf jeden Fall sehr viel Respekt ab, weil da zwischen den Wettkämpfen war jetzt nicht viel und ich habe das ja selber letztes Jahr so ein bisschen an eigenem Leib gespürt, als ich in Hamburg den Hamburg-Marathon gelaufen bin und kurze Zeit danach den Zugspitz quasi, ja, fünf Wochen, glaube ich, lagen dazwischen. Und dann willst du dich gerade von so einem Highlight, sag ich mal, was auch als Highlight quasi ausgelegt war, erholen. Hast du dann aber auch schon für den Zugspitz, wolltest du natürlich auch trotzdem mitmachen. Ich hatte ja natürlich nur den Base Trail XL gemacht. Hat dann auch gereicht. Ja, da unten in Greinau ist ja auch nicht so mein, wie soll ich sagen, es liegt mir nicht so. Ich habe mich da zweimal hingelegt, zweimal verletzt. Deswegen nehme ich da schon mal erstmal meinen Hut. Ich suche mir was anderes. Ja. Vielleicht der Großglockner, ja. Aber Großglockner ist im Vergleich zum Zugspitz tatsächlich technisch nochmal deutlich, deutlich schwieriger. Ja, wieder ein, wieder etwas, was man mal versuchen kann. Vielleicht liegt es ja wirklich an der Gegend. Also ich meine, da oben, wo man die Runde gelaufen ist letztes Jahr, das war schon, ich muss ja sagen, vielleicht bin ich auch selber dran schuld. Ich bin da ein ganz schöner Harakiri, muss ich sagen, wie ich da immer runterpeze. Das merke ich auch immer jetzt, wenn ich mit dem Mountainbike hier unterwegs bin. Aber ja, vielleicht mal ein bisschen Gemach nächstes Mal, dann passt das auch wieder schon. Naja, oder halt die technischen Passagen und Einheiten halt auch üben, ne? Ja, das vor allem. Ja, dass man die bewusst trainiert. Also ich bin tatsächlich in Vorbereitung auf den Zugspitz Ultra Trail, der schon wirklich der Hauptwettkampf letztes Jahr war, sozusagen. Hatte ich hier eine Trainingsstrecke bei mir relativ direkt hinterm Haus, direkt im Wald und die einfach sehr technisch auch anspruchsvoll ist. Und da komme ich nicht auf viele Höhenmeter, wenn ich die hoch und runter laufe, aber das waren so 60 Höhenmeter praktisch auf einer Strecke und die bin ich halt dann im Training irgendwie 10 bis 15 Mal hoch und runter gelaufen, um das Technische auch zu trainieren und die Höhenmeter natürlich auch reinzubekommen. Also die Strecke, die ist für ewig in die Strava Heatmap eingebrannt bei mir, direkt hinterm Haus. Also du warst ja auch dieses Jahr aktiv noch, du hast es sogar noch geschafft, an Wettkämpfen teilzunehmen, bevor es dann uns alle hier, der Super-GAU kam, sagen wir es mal so. Du warst nämlich beim Joker-Trail, da stellt sich die Frage, war es nur der Joker-Trail oder war es auch mehr? Das war im Februar, da bin ich den Joker Trail mit dem anschließenden Demon Trail gelaufen. Also vom Konzept her ist das so. Du bist nochmal die extra Meile gegangen. Genau, vom Konzept her ist das so, dass es zwei Läufe, also zwei Loops sind. Das eine ist der Joker Trail mit, wie viel Kilometer hat der Joker Trail? Ich weiß es gar nicht. 64. 64 ist es. 66 ist es insgesamt, glaube ich. Ich weiß es. Genau, also insgesamt sind es 64. Und der Joker Trail sind, ich glaube, das sind 51 Kilometer, ist der Joker Trail. Und dann kann man den zweiten Loop als den Demon Trail noch mit hinten dran hängen. Ne, und den noch laufen. Genau. Ist in Heidelberg und das Besondere an diesem Lauf ist, dass der komplett in Selbstnavigation gelaufen werden muss. Das heißt, es gibt keine Streckenbeschilderung, sondern man bekommt nur den GPS-Track und läuft dann direkt nach dem GPS-Track den Lauf ab, ne? Was tatsächlich nochmal schwieriger ist dann. Ne? War das dein erster dann? Also das erste Mal, dass du das so machen musstest? So in einem Wettkampf definitiv, ja. Okay. Ich habe es natürlich davor im Training dann ein paar Mal ausprobiert, weil das schon nicht so leicht ist, ne? Selbst zu navigieren. Das ist ja manchmal sogar in den Rennen schwierig, ne? Aber sich nicht zu verlaufen, was ich auch schon hinbekomme. Wie wird denn das gezählt? Weil dein Ergebnis für den Joker Trail ist ja recht gut. Bist ja Sechster geworden? Ja, beim Joker Trail bin ich, glaube ich, Sechster und mit dem Demon Trail zusammen bin ich Vierter geworden, glaube ich, ja. Okay, wie wird das dann gewertet? Bist du quasi nur den Demon Trail oder sind das zwei separate? Die werden dann zusammengezählt dann, ne? Es gibt einmal die Wertung für den Joker Trail und dann eben noch für die Leute, die den Demon Trail noch mit dranhängen, gibt es dann die Wertung für den Demon Trail und den Joker Trail zusammen, ne? Ja. Ja, sehr cool. Und du warst auch, wie manch andere, wie sagt man, spendend unterwegs, sagen wir es mal so. Du hast noch dann den Wings for Life Lauf gemacht, das hatte ich noch gesehen. Dies Jahr, ja. Ja. Genau, und ja, verrat mal nichts, wenn du sagst, wenn ich sage, du bist da gute 40 Kilometer weit gekommen. Ja, für einen Marathon hat es leider nicht ganz gereicht. Wolltest du, was war dein Ziel? Also, was hast du dir vorgenommen? Naja, ich hatte mir schon so 40 plus war schon das Ziel. Aber ich bin damit zufrieden mit den 40 Kilometern in 3 Stunden, 2 Minuten waren das, ne? Ja, für meinen Trainingszustand im Mai diesen Jahres war das okay. Also ich habe darauf nicht gar nicht irgendwie spezifisch trainiert, sondern ich war in meinem Ultra-Trail- und Höhenmeter-Training sozusagen für die ganzen Wettkämpfe, die jetzt dann abgesagt wurden, war ich da drin und habe den Wings for Life Run mitgenommen als Trainingslauf sozusagen. Ne? Hm. Und dafür bin ich mit dem Ergebnis soweit ganz zufrieden. Ne? Ja, ich glaube, so ein Halbmarathon, fast Marathon zu laufen, ist ja das vor allem in der Zeit. Also ich meine, meine Marathonzeit kennt man ja, da bist du fast drangekommen, einfach so aus der kalten Hose ist. Na gut, jetzt nicht ganz, aber hast ja jetzt nicht dafür trainiert. Das ist schon. Also trainiert habe ich schon, aber halt eher Höhenmeter und schon eher langsamer sozusagen, ne? Nicht die Pace oder die Geschwindigkeit. Hast du eine gute Strecke, also ziemlich flach oder bist du Runden gelaufen irgendwo? Nee, ich bin hier durch Hersfeld fließt die Fulda. Und da gibt es den Fulda-Radweg, der an der Fulda entlang führt. Und den bin ich nach unten gelaufen, ne? Also Richtung Kassel. Okay. Das heißt insgesamt theoretisch eher ein bisschen Gefälle. Naja, wobei so richtig bemerkbar hat sich das nicht gemacht. Aber eine schöne Strecke, ne? Radweg, ja, flach, relativ flach. Das glaube ich. Ja. Wir haben ja hier in Koblenz ja auch am Rhein einen ganz schönen Radweg, da bin ich ja auch mal in der Vorbereitung für den Marathon mal langgelaufen und das ist schon echt angenehm, da so zu laufen. Vor allem ist es ja meistens dann wirklich, hat man nicht viele Höhen und wenn, dann sind die überschaubar. Ja, das stimmt, ja. Wobei, ja, wenn man da wirklich in einer ambitionierten Marathongeschwindigkeit läuft, da sind natürlich selbst kleine Hügelchen erscheinen einem da doch relativ hoch. Das stimmt, das stimmt. Oder das macht sich zumindest sofort an der Pace bemerkbar auf der Uhr. Ne? Ja, ja, Corona ist ja momentan noch ein bisschen aktiv. Es wird, ist vielleicht ein bisschen Licht am Tunnel, sagen wir es mal so. Einige Wettkämpfe sind ja schon, gerade jetzt im Triathlon-Bereich, habe ich schon mal gehört, gibt es hier und da ein paar Wettkämpfe, auch international gesehen. Ja. Wie weit warst du denn so weit davon betroffen? Hat sich irgendwelche Wettkämpfe für dich in Luft aufgelöst, sagen wir es mal so, wofür du gerade darauf hintrainiert hattest? Naja, eigentlich schon, ja. Eigentlich fast alle. klar. Ja, also ich war für einige Läufe gemeldet. Bleilochlauf, Ultra Trail Lahmer Winkel am 6.6. Und als Hauptwettkampf hatte ich jetzt am 26.6. Den Walzer Ultra Trail gemeldet. Aber die sind alle abgesagt worden. Mhm. Und dementsprechend, ja, finden sie nicht statt. Und man muss sich irgendwie überlegen, ja, was man sonst macht. Gut, für 2 Läufe bin ich jetzt noch gemeldet. Der Burgwald-Märchenmarathon, den ich letztes Jahr da gewonnen habe, der ist bisher noch nicht abgesagt. Und da hatte ich vor 3 Tagen auch ein bisschen E-Mail-Kontakt mit dem Veranstalter. Der wird wohl tatsächlich stattfinden. Der ist Ende August. Ist aber ausgebucht. Also da braucht man sich nicht mehr melden. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass jetzt die Konkurrenz kommt. Nee, der ist ausgebucht. Der ist dicht. Die haben die Anmeldung auch dann, als Corinna aktiv wurde, haben die Anmeldung auch dicht gemacht. Also das sind, glaube ich, nicht so viele Starter insgesamt. Ich glaube, pro Distanz sind es, ich weiß es nicht, 120 Starter oder sowas. Genau. Und dann Südthüringen Trail bin ich noch gemeldet. Der ist im September, der ist auch noch nicht abgesagt. Mhm. Ja. Na cool. Der hat dir ja so gefallen. Der, ja, der ist, also der ist sehr schön. Ne? Gibt es auch verschiedene Distanzen. Mhm. Ja, aber wie es jeder guter Läufer momentan macht, hast du dir ja selber auch eine eigene Strecke jetzt am letzten Wochenende gemacht, quasi mit ein paar Kumpels, und ihr seid den Habichtwaldsteig lang gelaufen. Eigentlich 85 Kilometer. Ja, eigentlich 85 Kilometer, genau. Ja. Der Habichtwaldsteig ist so ein Premium-Wanderweg, so wie es sehr viele in Deutschland gibt. Ne? Der geht von etwas von Zierenberg, das ist etwas nördlich von Kassel, geht der bis zum Edersee. Ne? Das sind theoretisch 85 Kilometer. Wir haben ein bisschen ein, zwei Umwege genommen und insgesamt dann auf 90 Kilometer gekommen. Ja, war ein langer Tagesausflug, der aber sehr Spaß gemacht hat. Also wir waren zu dritt unterwegs und ja, wir haben uns auch Zeit gelassen. War jetzt kein Wettkampf. Genau. Ja, und es war dann tatsächlich auch meine längste Strecke, die ich bisher gelaufen bin, nachdem der Zugspitz-Ultra-Trail letztes Jahr nicht stattfand. Waren jetzt die 90 Kilometer tatsächlich die längste Strecke, die ich bisher gelaufen bin. Hat es dir nicht in den Fingern gejuckt oder in den Füßen gejuckt, nochmal 10 Kilometer zu laufen? Das war der erste Kommentar meines 10-jährigen Sohnes. Ja, der weiß schon, wo es ankommt. Ja, der wollte mich gleich nochmal 10 Kilometer hier durch den Wald scheuchen. Aber ich habe dann drauf verzichtet. Ja, kann ich mir vorstellen. Nach 90 Kilometer, glaube ich, dann ist man eh froh, wenn man dann irgendwann mal stehen bleiben darf. Vor allem, wenn man ein Ziel dann erreicht hat. Ich glaube, das ist auch so, da gibt es auch so eine Barriere, oder? Also ich meine, wenn du dir irgendwo ein Ziel gesetzt hast und dann läuft dann durch und dann ist es vorbei einfach. Ja, das stimmt schon. Wobei ich muss sagen, die 90 Kilometer, also ich bin doch immer wieder erstaunt, was der menschliche Körper zu leisten imstande ist. Ne? Also mir geht es jetzt heute, 2 Tage nach dem Lauf, erstaunlich gut. Ich bin in der Arbeit tatsächlich alle Treppen heute ohne Probleme gelaufen. Ja, wenn ich jetzt, glaube ich, wirklich einen harten Stadtmarathon am Sonntag gelaufen wäre irgendwie in Bestzeit, wäre das, glaube ich, muskulär anstrengender gewesen als so ein Trail mit ordentlich Höhenmetern über 90 Kilometer. Weil das muskulär einfach nicht so eine starke Belastung ist. Aus meiner Sicht. Ja, cool. Ja, eigentlich habe ich nur noch einen Punkt auf der Agenda, und zwar, du hast eine Facebook-Gruppe gegründet, und zwar die Fastest Known Time Germany. Ja. Wie kamst du dazu? Ich kam dazu, weil es noch keine gab. Das ist mir gut. Naja, klar, also ich meine, durch die ganzen ausgefallenen Wettkämpfe muss man natürlich schon schauen, wie man irgendwo sich ein bisschen Wettkampfcharakter herholt. Ne? Und die ganzen FKTs ja, laden schon dazu ein, dass man die Wettkämpfe damit ausgleicht. Mhm. Ja. Ja, und es gab eben noch keine Facebook-Gruppe, in der man sich darüber austauschen kann. Und deshalb habe ich die. Bist du denn mit der Resonanz zufrieden? Ja, definitiv. Also die gibt es jetzt einen knappen Monat und wir sind jetzt bei über 200 Gruppenmitgliedern. Ne? Also finde ich ganz ordentlich. Ne? Ja. Also auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne da mal reinschauen. Genau. Fastest Known Time Germany. Jo, genau, ja. Ja. Ich pack's nochmal in die Shownotes, dann können die auch mal da drauf gehen. Jawohl, ja. Ja, zumal ja jetzt überall Fastest Known Times aufgestellt werden. Ne? Also wenn man sich die Website mal anschaut und dann filtert auf Deutschland, ne, da werden tatsächlich jedes Wochenende oder jede Woche werden da irgendwelche werden neue Strecken eingereicht oder neue Streckenrekorde aufgestellt. Ja. Ja, cool. So soll es auch sein. Ja, finde ich ein cooles Format. Vor allem ist es etwas lockerer und ein bisschen entspannter als jetzt tatsächlich so ein klassischer Wettkampf. Das stimmt. Das stimmt. Gut, Marcel, das war es eigentlich schon. Ich danke dir sehr. Ja, bitteschön. Mach bitte so weiter. Ich folge dir sehr, sehr gern auf Strava. Und ja, mir tut es aber, habe ich dir im Vorgespräch schon gesagt, mir tut es schon so weh, wenn ich manchmal deine ganzen Aktivitäten sehe. Da hätte ich schon keinen Bock drauf, aber naja. Du ziehst das knallhart durch. Ja, danke schön. Ja, bitte, bitte. Ihr folgt, also an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt natürlich auch Marcel gerne folgen. Marcel.run, richtig? Auf Strava. Das, wenn ich jetzt so spontan wüsste. Nicht schlimm. Sehr gut vorbereitet. Das packe ich alles in die Shownotes. Da sollen die, ja, auch unter Marcel Neumann findet man dich auch. Ich glaube, Marcel Run hat es bei Insta. Ja, pack's genau. Mal in die Shownotes. Ne? Genau, ich packe alles in die Shownotes. Da könnt ihr gerne Marcel folgen. Tut das und schaut euch mal seine krassen Ergebnisse an, die er hier liefert. Zumal ist er auch noch ein sehr, sehr netter Kerl und man kann sehr gut mit ihm schnacken. Folgt oder tretet auch bei seiner Facebook-Gruppe ein. Das würde mich freuen, wenn da nochmal ein bisschen Zuwachs kommt. Auch gerade durch den Podcast wäre super. Ansonsten bleibt mir nur, mich bei dir sehr, sehr herzlich zu bedanken, dass du dich hier diesem Format daran teilgenommen hast. Gut, Marcel, dann ich danke dir sehr herzlich und verabschiede mich von dir. Jo. So, das war das Gespräch mit Lukas und Marcel Neumann. Auch sehr, sehr spannend, finde ich. Wir gehen aber direkt weiter, denn wir haben ja noch ein bisschen was vor und gehen jetzt weiter zu Adrian. Adrian, wen hast du getroffen? Ich habe die Vanessa Schätzler nur virtual getroffen. Wir hätten uns fast in real life getroffen, weil sie jetzt kommendes Wochenende in Frankfurt ist, aber hat leider nicht gepasst, deshalb nur virtuell. Vanessa ist eine Läuferin aus der Gegend um Freiburg und ich muss sagen, ich habe lange überlegt, ich habe es mir nicht ganz einfach gemacht, allerdings die Vanessa war auf jeden Fall, gehörte zu dem engeren Rahmen, sage ich mal, von Leuten, die ich auf jeden Fall interviewen wollte. Wie beim Lukas ist die Vanessa mir auch beim Strava aufgefallen, auch bei unserem Strava-Club von der Wechselzone macht sie immer wieder auch eine ganz, ganz coole Sachen, von denen sie auch jetzt in dem Interview auch erzählt. Unter anderem, was mir da letztes Jahr sehr ins Auge gefallen ist, ist der Blue Trail auf Teneriffa, wo sie richtig super abgeschnitten hat. Über dieses Thema sprechen wir auch ein bisschen ausführlicher. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal zwei, drei Sätze zu dem Blue Trail nochmal verlieren, weil das in dem Interview, wie ich später gemerkt habe, ein bisschen zu kurz kommt. Und zwar ist sie denn letztes Jahr im Juni gelaufen. Der Blue Trail Teneriffa ist ein knapp 67 Kilometer langer Lauf mit 2600 Meter rund, also Höhenmeter. Um das jetzt einfach mal so alles abzustecken, weil das sind Daten, die wir da in dem Interview irgendwie gar nicht so großartig besprochen haben. Das jetzt nochmal um das alles einzuordnen, worüber sie dann spricht. Des Weiteren hat sie auch zu den ein oder anderen sehr coolen eigenen Projekt letztes Jahr, wie auch dieses Jahr gemacht, darüber erzählt sie auch, aber ja, bevor ich da jetzt weiter erzähle, würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach ins Interview. Wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen, genau, jetzt folgt nämlich das Interview, viel Spaß damit, wir hören uns dann gleich wieder. Ja, hallo zusammen, ich bin die Vanessa Schätzle und ich wohne momentan in Freiburg, jetzt mittlerweile schon die letzten 10, 11 Jahre, komme ursprünglich aus dem Norden von Deutschland, was man wahrscheinlich auch gut hört, sonst könnte man mich vielleicht gar nicht so gut verstehen, der eine oder andere, aber ich habe mich hier super eingelebt und eigentlich ist das so mein neues Zuhause. Ja, zum Laufen bin ich eigentlich auch gekommen durch die Umgebung hier, durch die viele Natur, die es hier gibt, durch einen Bürojob, dass ich einfach gedacht habe, ich muss mich morgens, bevor ich den ganzen Tag im Büro sitze, irgendwie mal bewegen. Ich muss in die frische Luft, und am Anfang waren es dann wirklich so 20 Minuten, das war's. Und das ging auch wirklich, ich würde sagen, so ein Jahr länger bin ich da nie gelaufen, weil ich eigentlich immer nur das Verlangen hatte, mich irgendwie ein bisschen in der frischen Luft zu bewegen. Und gar nicht das Laufen an sich, das hat sich dann eigentlich erst so entwickelt. Und ja, dann ging es über einen 10-Kilometer-Lauf im Ort, so das ganz, ganz Klassische, wobei ich nie der Wettkämpfer irgendwie bin oder war, so dass ich sage, ich brauche jedes Wochenende einen Wettkampf, sondern ja, sehr ausgewählt, regional, meistens kleinere Veranstaltungen oder halt dann wirklich Highlights. Und ja, das Ganze fing an mit dem Laufen überhaupt in 2014, also ist jetzt so 6 Jahre her. Der erste Wettkampf kam so ein Jahr später, der erste Zehner, ein Jahr drauf dann ein Halbmarathon und wieder ein Jahr später dann ein Marathon. Und dann zum Ultra bin ich eigentlich durch einen ganz blöden Zufall gekommen, kann man mehr oder weniger sagen. Okay. Und zwar waren wir im Sommer 2017 auf Teneriffa im Urlaub, Wanderurlaub. Und ja, wir gehen da lang und sehen so ein kleines Stück Absperrband, vielleicht einen halben Meter lang. Und da drauf stand Blue Trail. Und da habe ich nur zu meinem Mann gesagt, was das wohl ist, ob das ein Wanderweg einfach ist, der irgendwo abgesperrt ist und so. Und dann habe ich das gegoogelt und fand das total begeistert. Das hat mich total gefesselt und habe gedacht, da muss ich mal laufen. Da war ich noch so weit weg von Ultralaufen, Traillaufen überhaupt. Da bin ich nur auf der Straße gelaufen. Aber das hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich dann angefangen habe, ja, mich hier auf die Trails zu wagen, mehr oder weniger. Das hat so, ja, 2017 dann nach dem Sommerurlaub angefangen. 2018 war so der erste Mini-Trail, das war der Hubut im Saarland ist, oder Rheinland-Pfalz, ich will jetzt nichts Falsches sagen, nicht, dass die Leute sich hier auf den Schlips getreten fühlen, aber das war so ein kleiner Traillauf, 40 Kilometer mit knapp 1000 Höhenmeter und das hat mir total Spaß gemacht, so dass ich dann 2-3 Monate später an so einem 6-Stunden-Lauf, an so einem 6-Stunden-Traillauf teilgenommen habe, weil ich mir da immer so die Option offen gehalten habe, naja, ich kann alle 2 Kilometer aussteigen. Das war so eine 2-Kilometer-Schleife. Und ja, da bin ich dann am Ende 55 Kilometer gelaufen, habe das gewonnen, habe gedacht, das ist ja cool. Also das war sowieso wie so ein Selbstläufer. Und ich habe gesagt, das hätte ich mir nie denken können. Ja, und dann ging es über so ganz kleine Trailläufe, wie der Kini Trail sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Es ist in Füssen so ein selbstnavigierter Lauf über 55 Kilometer. Ja, ging es dann weiter, bis es dann im, ja, letztes Jahr zum Blue Trail nach Teneriffa ging. Ja, sehr cool. Aber bevor wir zu Blue Trail auf Teneriffa kommen, weil da würde ich gerne ein bisschen näher auf den Wettkampf angehen, die Frage, du hast es ja, ne, deinen klassischen Einstieg zum Laufen auf der Straße beschrieben. Also so wie es sich anhört, hat dir so der Umstieg auf Trails überhaupt jetzt keine großartigen Probleme bereitet? Jetzt gerade so mit der Höhe, beziehungsweise mit den Höhenmetern, die man da jeweils so bei den Läufen macht. Wie war das? Wie war der Umstieg? Ja, ich muss sagen, am Anfang, klar, habe ich auch gedacht, wie können die Leute da hochrennen? Das war mir völlig unbegreiflich. Mein, ich sage in Anführungszeichen, Vorteil ist vielleicht, dass ich schon seit Kindertagen eigentlich viel im Wanderurlaub war. Also von klein auf kenne ich das. Wir waren viel in Österreich wandern. Auch parallel zum Straßenlauf war ich immer gerne hier im Schwarzwald wandern. Dadurch hatte ich die Belastung schon mal, ja, kennengelernt. Aber das Laufen an sich, muss ich sagen, das war am Anfang, also das, was ich jetzt gut hochlaufen kann, das war immer nur ein Wandern. Klar gibt es jetzt immer Steigungen, wo ich auch wandere, wo es auch sinnvoller ist zu wandern. Ja, aber ich muss sagen, da habe ich mich eigentlich recht gut eingefuchst. So. Was ich persönlich manchmal viel schwieriger finde, ist das Bergablaufen. Also das finde ich fast anspruchsvoller für mich persönlich jetzt als das Bergauflaufen. Da so schnell den Kopf auszuschalten, die Angst nicht zu haben, sondern es einfach laufen zu lassen und sich dann auch nicht die Beine kaputt zu laufen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Also, es laufen lassen ist das eine, aber ich glaube, da, wo du unterwegs bist, da muss man auch schon ganz gut bei der Sache sein, ne? Weil da liegt man, glaube ich, sonst ganz schnell auf der Nase. Ja. Auch das habe ich schon leidvoll erfahren, aber... Okay, gehört irgendwo dazu, glaube ich. Genau, das muss man immer mal mitmachen. In Vorbereitung auf den Blue Trail bin ich damals mal in Bietzau gelaufen. Ist auch ein sehr kleiner Traillauf in Österreich. Der war so 6 Wochen vor dem Blue Trail und sollte so mein erster, ja, längerer wirklich auch Traillauf werden, um mal zu sehen, worauf ich mich da eigentlich einlasse auf Teneriffa. Und es war am 1. Mai-Wochenende und es gab nochmal einen riesen Wintereinbruch, sodass es geschneit hat. Und da habe ich mich auch ordentlich lang gemacht. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Solange nichts Schlimmeres passiert, ja, ist alles gut. Das stimmt. Wo wir jetzt bei den Ultras sind, was macht für dich so ein bisschen die Faszination Ultras aus? Weil es hört sich auch definitiv so an, dass es dich dann halt auch ziemlich schnell gepackt hat, ne, auf der Strecke, den Marathon hinaus. Was macht das für dich aus, Ultras zu laufen? Das macht eigentlich, ja, dieses Bei-sich-Sein ist für mich so, glaube ich, der große Faktor. Ich bin niemand, der von der Masse von außen lebt oder auch... ja, sich dadurch so sehr pusht, sondern ich bin jemand, der sehr in sich kehrt und je länger das dauert, umso, ja, ich komme in so einen Rhythmus rein. Mich faszinieren auch die einzelnen Phasen in so einem Ultra. Also ich bin mir schon sehr bewusst, wenn die ersten 30 Kilometer super laufen, dass das nicht die nächsten 30 Kilometer auch so sein muss. Es gibt auch die Läufe, wo das einfach mal so wirklich durchläuft. Aber, und genauso kann es auch andersrum sein. Also ich hatte auch schon Läufe, Wettkämpfe, in die bin ich reingegangen und habe nach 5 Kilometern gedacht, okay, ist das wirklich dein Tag oder macht es vielleicht Sinn, einfach aufzuhören? Und da kann ich mich aber immer sehr gut wieder sehr fokussieren und sagen, ey, nur weil das jetzt 5 oder 10 Kilometer oder auch bei einem Ultra die ersten 20 Kilometer vielleicht einfach nicht rund läuft, ich komme da schon rein. Und wenn es mal 5 Minuten irgendwo stehen ist, sich verpflegen und dann nochmal neu sich selbst zu resetten, in Anführungszeichen, und dann zu sagen, so, und jetzt geht's neu los oder weiter, das fasziniert mich so an einem Ultra, dass man zu keinem Zeitpunkt eigentlich so richtig sagen kann, jo, das ist so voll mein Tag und das wird heute bis zum Ende so sein, oder auch andersrum, es ist alles im Eimer, oder auch bei einem Straßenmarathon, dieses, oh Gott, ich bin jetzt 10 Sekunden hinter meiner Pace auf dem Kilometer oder sowas, das ist halt irrelevant. Ja, sehr cool. Ja, kann ich eigentlich nur so unterschreiben, definitiv ist das wirklich so, dass das Faszinierende an den Ultras. Spielt mentales Training für dich eine Rolle? Ja, ja, definitiv. Also ich bereite mich auf, wenn ich wirklich Wettkämpfe laufe, da schon mental sehr drauf vor. Ich gucke mir vorher die Strecke sehr genau an, teile sie mir auch so in Abschnitte ein, wie ich denke, da könnten Probleme sein, das kommt da auf dich zu oder an der und der Stelle, das liegt dir nicht so, wie gehe ich dann damit um, was versuche ich mir vorzunehmen, was, ja, visualisiere ich vielleicht auch an der Stelle nochmal. Muss sagen, jetzt zum Beispiel konkret nach dem Blue Trail gibt es so ein Foto vom Blue Trail, was im Ziel gemacht wurde von so einem offiziellen Fotografen. Das hat für mich sowas, das vergesse ich nicht, diese Emotion, die da abgebildet ist. Also was da in mir war in dem Moment, kann ich dadurch immer wieder hochholen. Das ist Wahnsinn, was das Bild auslösen kann für mich. Und das hole ich auch so in schwierigen Trainings oder ja in schwierigen Wettkampfsituationen gerne dann wieder als Tool für mich raus. Ja, sehr cool. Wie sieht's denn grundsätzlich bei dir im Training aus? Machst du das alles im Eigenregie oder hast du einen Trainer, der das Ganze steuert für dich? Ich habe einen Trainer, eben jetzt in Vorbereitung auf den Blue Trail damals, weil ich mir das selber nie zugetraut hätte, das so in Eigenregie zu machen. Das war in dem Moment eigentlich so ein Stück weit, ich will nicht sagen Verantwortung abgeben, aber ich bin schon jemand, der sehr akribisch ist in dem, was er macht, so generell. Also gar nicht mal nur aufs Laufen bezogen, sondern ja auch bei der Arbeit oder so. Ich bin jemand, der ist sehr genau, sehr, ja, das muss dann perfekt sein. Und wenn ich das mir selbst auferlege, ist es manchmal wie ein Teufelskreis, weil da gibt es dann nicht das zufriedenstellende Perfekt. Und wenn mir jemand einen Trainingsplan macht und meint, das ist irgendwo gut oder in die Richtung muss man gehen und ich habe das gemacht und geschafft, dann ist das okay für mich. Was, wenn ich es mir selbst gemacht hätte, glaube ich, den Punkt könnte ich da nicht erreichen. Sondern wäre immer so, immer drüber sozusagen oder wäre es ja sehr schwer, nur zufriedenzustellen mir selbst gegenüber. Okay. Gibt dir das auch ein Stück Sicherheit, das Ganze? Ja, ja. Absolut, okay. Absolut. Ja. Auch die Rückkopplung oder auch wenn es mal nicht so läuft, was natürlich dazu gehört oder dass dann auch mal jemand darüber gucken kann und sagt, hey du, das macht so keinen Sinn, wir müssen da jetzt mal rausnehmen oder wir müssen jetzt mal so und so reagieren, absolut. Also da bin ich auch jemand, der sich dann wiederum da sehr gut ausbremsen kann, sagen kann, ja, sehe ich genauso, machen wir und dann habe ich da auch kein Problem mit, aber selber würde ich den Punkt für mich nicht finden. Da bin ich mir recht sicher. Okay. Wie ist es denn im Wettkampf selbst für dich? Also jetzt sage ich mal so von der Strategie her. Hast du einen Plan A, B oder vielleicht sogar Plan C dann noch irgendwie zurechtgelegt oder gehst du da eher so intuitiv rein? Wie sieht es bei dir auch mit der Verpflegung aus? Hast du da irgendwelche Tipps auch vielleicht für unsere Hörer, was für dich gut funktioniert? Wie verpflegst du dich? Viele Fragen. fangen wir mal an, ja. Vielleicht mit der Verpflegung an sich. Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch immer am Probieren, Testen. Ich bin da echt kein Profi, auch kein gutes Beispiel wahrscheinlich. Was ich sagen kann, wo ich auch wirklich sehr akribisch bin, ist in Sachen, in welchen Abständen nehme ich was ein, weil ich genau weiß, dass ich das nach Vernunft nicht steuern könnte, sondern also ich gehe konkret zum Beispiel vor, dass ich wirklich immer alle halbe Stunde dann sage, okay, alle halbe Stunde ein Gel nehmen, Punkt, oder irgendwas Adäquates in der Größenordnung, was mir diese Energie gibt, wie ein Gel, und drücke mir die Lab-Taste ab und nach einer halben Stunde nehme ich das nächste. Und das mache ich, solange ich das reinkriege, sehr konsequent so, weil es einfach gut für mich funktioniert. Also da gucke ich wirklich so, dann sehe ich, okay, die letzte Runde ist jetzt 32 Minuten her, jetzt muss ich irgendwie mal zusehen, wieder was zu mir zu nehmen, ob ich jetzt gerade denke, ich brauche das oder nicht, sei dahingestellt. Aber das hat mir jetzt sehr geholfen. Also da habe ich schon einige Erfahrung gemacht, wo ich dachte, oh, jetzt ist es ja nur noch 10 Kilometer, das ist irgendwie für mich gut, ich laufe jetzt und die letzten 3-4 waren einfach nur noch Qual, weil es auch auf dem Trail natürlich manchmal viel länger dauern kann, so 10 Kilometer, als man vielleicht vorher dachte. Ja. Nimmst du auch, sag Gels, auch feste Nahrung zu sich? Kommt immer ein bisschen auf die Länge an, aber zum Teil schon. Also was ich gerne mag zwischendrin, ist eben Salzstangen oder Brot. Das sind so Sachen, weil ich sehr gerne eigentlich eher herzhaft, salzig auch mal was zu mir nehme. Datteln ist auch sowas, wo ich gerne mal zugreife. Wenn es das irgendwo gibt, nehme ich jetzt selber nicht mit, aber so Trockenfrüchte, das geht immer ganz gut. Mhm. Was ich gar nicht kann, sind sowas wie Kekse, Kuchen, aber das, ich glaube, das muss halt jeder für sich ausprobieren. Der eine sagt, ich kann alles nehmen, der nächste sagt, bis auf dieses eine ganz spezielle Gel kann ich gar nichts nehmen. Das ist immer schwierig. Ich denke, es ist immer wichtig zu gucken, dass man auf jeden Fall genug dazu trinkt. Auch ich habe zum Beispiel jetzt, dass ich, bevor ich ein Gel nehme, schon mal einen Schluck nehme, also dass ich schon mal grob 100 Milliliter vorher trinke, dann das Gel rein und dann gut nachtrinke. Das bekommt mir jetzt deutlich besser, als wenn ich das nicht mache. Aber ja, probieren. Genau, ja. Ja, und wie sieht's mit der Strategie aus im Wettkampf? Ja, also das überlege ich mir eigentlich schon sehr genau, wie ich einen Wettkampf angehe, zumindest in welchen Bereichen ich den Wettkampf laufen will, wobei das auch ein Großteil mit dem Trainer in Abstimmung ist, beziehungsweise er sagt, okay, schau, dass du da in der Zone ungefähr bleibst oder ab Kilometer da und da kannst du alles noch geben, was drin ist, ist alles so. Und dann gibt es schon Plan A, B, C, klar. Also ich habe ein Zeitziel im Kopf. Ich bin niemand, der auf Platzierung guckt, weil ich immer finde, das ist was, das habe ich nicht selber in der Hand. Da kommt es stark drauf an, wer ist da am Start oder was ist es für ein Format. Wie gesagt, ich laufe auch gerne diese kleinen lokalen Wettkämpfe, wo auch einfach hinterher noch ein schönes Beieinander ist und so. Und da kommt es wirklich drauf an. Manchmal kommen lokale Größen, Wahnsinn. Also da ist die Dichte manchmal besser als bei großem Lauf und manchmal eben ist man da wirklich dann weit vorne. Aber das ändert ja nichts an meiner persönlichen Leistung. Von daher bin ich da schon sehr auf das, was ich laufen möchte von der Zeit her oder manchmal auch einfach, okay, ich möchte die Distanz schaffen, das kann auch sein, also das muss nicht zwingend die Zeit sein, aber da gibt es schon immer A, B, also A, B würde ich sagen, C eher selten, aber A, B existiert auf jeden Fall im Kopf. Mhm. Sehr gut. Jetzt zum Blue Trail Teneriffa-Lauf. Ich habe mir so ein bisschen dein Strava Profil angeschaut und da ist mir das natürlich direkt ins Auge gesprungen, der Lauf. Das Profil sieht schon ziemlich heftig aus. Also ich muss gerade sagen, bei Kilometer 50 dahin, da kommt eine Rampe. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Aber alles der Reihe nach. Erzähl einfach mal, wie war der Wettkampf? Wie lief der für dich ab? Das war... Ich weiß nicht, ich muss immer wieder grinsen, wenn ich daran zurückdenke. Das ist einfach ein Wahnsinnswettkampf gewesen, weil auch um das mal vorwegzunehmen, da irgendwie von A bis Z alles für mich gepasst hat eigentlich. Also erstmal war es, ja, die Stimmung war genial. Natürlich ist es wahrscheinlich nicht vergleichbar mit einem Transvulkanier oder so, aber es ging halt morgens los, auch an so einem Leuchtturmeck. Ja, noch in Dämmerung und man ist in der Masse einfach mal losgelaufen. Das gesamte Dorf war offen für alle. Überall konnte jeder einen Kaffee kostenlos trinken, wer wollte. Also alles war auf der Straße. Das war einfach schon eine geniale Stimmung. Ja, und dann hatte ich mir so klar rausgesucht, wo so die Verpflegungspunkte sind. Und ich hatte nur so im Kopf, ja, bei Kilometer 15 ist der erste Verpflegungspunkt. So viel zu akribischer Vorbereitung, weil der war auf Kilometer 19 oder 20 sogar. Gelassenheit wahrscheinlich. Genau das habe ich dann gedacht, aber das stimmte gar nicht, weil der erste VP war nach Kilometer 4 und ab da waren es 15 Kilometer. Okay. Und ich für mich im Kopf hatte aber ausgewählt, naja, bei Kilometer 4, den brauche ich ja nicht. Und dann dachte ich, naja, 15 Kilometer zum ersten VP, was aber ja 19 war. Und dann habe ich gedacht, 15 nehme ich noch ein Gel, ich sehe immer noch kein VP, Kilometer 16. Dann habe ich gedacht, okay, so genau nehmen das die Spanier mit den Verpflegungspunkten. Alles klar, das war für mich so klassisch. Und bis ich das dann irgendwann verstanden hatte, ja, du musst noch weiter. Und ja, aber ich habe mich dann eh entschieden gehabt, ein Gel zu nehmen, weil ich dachte, ich weiß ja nicht, wann jetzt wirklich der Verpflegungspunkt kommt. Und ja, dann ging es wirklich erstmal lange hoch. Es war Sonnenaufgang zu sehen, das war wahnsinnig tolles Spektakel. Es wurde langsam warm, man kam dann zur ersten Verpflegungsstelle und mir wurde immer zugejubelt und ich habe das in dem Moment noch gar nicht so gerafft, weil ich total bei mir war. Dann war der zweite Verpflegungspunkt, da hat mein Mann gewartet zusammen mit meinem Vater, der war auch parallel dann extra angereist und das war ganz toll, die da zu sehen und dann kam auch die von der ganz ultralangen Strecke, ich glaube, das sind 111 Kilometer oder sowas in dieser Richtung, kam auch zu dem VP, das war ein gemeinsamer VP. Das war toll, von da ging es dann ja, weiter runter erstmal und da wurde es dann wirklich richtig, richtig heiß, muss man sagen. Also das war schon knackig, dann kamen die Marathonis auch mit auf die Strecke, das kam dann wiederum zusammen. Ja, und dann war es sehr, sehr heiß und ich wollte meine Stöcke wegpacken, habe so Halterung vorne dran sozusagen, sodass man die Stöcke links und rechts vorne einspannen kann. Und ich war eben schon da ziemlich angegriffen, weil es so warm war und habe mir dann auch noch eine Softflask mit dem Stock aufgespießt, sodass ich ab da nur noch eine Softflask hatte. Ja, bin dann aber an den nächsten VP ran, habe da erstmal gut aufgefüllt, das war ganz gut, habe da auch mal wirklich 5 Minuten oder so gestanden, um gut zu trinken und dann läuft man eigentlich auf Teneriffa immer so durch verschiedene Zonen, also oben ist es wirklich heiß, sengende Hitze auf dem Vulkangestein, keine Wolke am Himmel und dann sammeln sich am Teide immer so die Wolken, die dann auch abregnen. Also wenn man auf eine gewisse Höhe runterläuft wiederum, regnen da wirklich die Wolken ab. Also man ist von, ich weiß nicht, 30 Grad gefühlt, dann in 12 Grad und Regen gelaufen. Ja, wo aber auch alle Leute auf der Straße waren. Also es war einfach eine Begeisterung auf der gesamten Insel zu spüren. Ich weiß nicht, das kann man gar nicht so, glaube ich, transportieren, wenn man das nicht erlebt hat. Das ist echt Wahnsinn, wahnsinnig cool. Und ja, dann ging es eigentlich schon zu diesem Steinstück, was du nochmal eben gerade schon angesprochen hast, bei Kilometer 50. Und da war wirklich nur Stöcke raus, auf die Stöcke stützen und irgendwie da hochkommen. Das war auch da, wo es dann so stark geregnet hat. Da war dann auch das Runterlaufen echt spannend, weil das war in so einer Matschrinne, also so Matsch auf Stein, und das war dann sehr, sehr glatt. Und dann bin ich zum letzten VP runtergekommen. Da war wiederum eben nochmal mein Vater mit meinem Mann, die mir da nochmal zugejubelt haben, kurz vor, bevor es dann ins Ziel ging. Und da habe ich gedacht, ah, jetzt sind es ja nur noch 10 Kilometer. Das ist ja wie ein Selbstläufer. Und da ist, kommt ja kein Anstieg mehr. Also Stöcke weg, geht ja nur noch an der Küste entlang. Und das war eigentlich das allerschlimmste Stück von allem, muss man sagen. In meinem Kopf, es war reine Kopfarbeit. In meinem Kopf war es ja nur noch 10 Kilometer an der Küste entlang laufen. Das geht ja immer so gefühlt. Ja, irgendwas zwischen 5, 5:30er Schnitt, 10 Kilometer lang an der Küste laufen. Das war meine Vorstellung im Kopf. Und das war halt überhaupt nicht so, sondern das war immer so klein hoch, klein runter, so kleine Treppen hoch nochmal, kleine Treppen runter wiederum über Sand. Und also für die 10 Kilometer habe ich deutlich länger gebraucht, als ich mir vorgestellt habe. Aber war super glücklich, als ich endlich auf der Strandpromenade dann in Santa Cruz war, in Puerto de la Cruz war, und ja, da die Leute einfach nur zugejubelt haben. Und was so im Nachhinein auch dann wirklich kam, ich weiß, dass mir die an den Verpflegungspunkten immer was zugerufen haben, aber ich konnte kein Wort Spanisch. Und es war immer Segunda Femina, Segunda Femina. Und ich habe überhaupt nicht gerafft, nicht annähernd gerafft, dass ich zweite Frau war bei so einem Lauf. Das war mir überhaupt nicht klar. Und dann kam der im Ziel auch. Und die konnten aber alle nur Spanisch, was mich total, also es war ganz, ganz schwierig, da irgendwas mit Englisch zu erreichen. Und er wollte ein Interview und ich konnte aber kein Spanisch und er konnte kaum Englisch. Ja, dann kam noch jemand dazu, der konnte dann so bröckchenweise Englisch, der es dann auch auf Spanisch wiederum übersetzt hat. Aber das war eine Wahnsinnserfahrung, weil das für mich so völlig weit weg war, da so einen Erfolg zu feiern, unabhängig von der Platzierung oder so, auch die Zeit, um da so durchzukommen und von A bis Z einfach, ja, einen tollen Lauf gehabt zu haben eigentlich. Das war Wahnsinn. Ja, hört sich auch danach an. Also du bist dann im Endeffekt zweite Gesamtfrau geworden. Genau. Wow, das ist natürlich stark. Also ich hätte vielleicht nochmal im Vorfeld erwähnen müssen, der Lauf fand letztes Jahr im Juni statt, ne? Also jetzt gut vom Jahr, genau. Gell? Ja. Genau, genau. Aber die Erinnerungen daran sind auf jeden Fall sehr, sehr präsent. Auf jeden Fall, ja. Ich muss noch mal kurz auf diese Stelle bei 50 Kilometer, und zwar, wenn ich da jetzt einfach mal so, so drüber gehe, das sind Steigungen zwischen 30 und 40%. Wie kommt man da hoch? Also wie stellt man sich so dieses Gelände vor? Muss man da auch irgendwo auch ja, hoch mit auf eine Leiter, oder wie sieht es denn da aus? Also das ist so steil. Ja, also es waren zum größten Teil so riesige Treppenstufen. Ja. Also man muss sich vorstellen, wie große Absätze, immer so Felsblocken. Also das war wirklich, ich würde sagen, ja, so 70, 80 Zentimeter hoch, und das halt, also wirklich immer Stock auf den Stein hochziehen. Also das war wirklich ein, ja, also viele große, große Absätze, die da drin waren, muss man sagen. Also wenig wirklich Rampe zum Gehen oder so und auch keine Leitern, aber sehr viele große Brocken. Ja. Weil, also man weiß das ja, vielleicht ist das bei den anderen Läufen so, bei den Spaniern ist es oft so, man muss da auch oft gerne auch mal klettern, ne, und durch irgendwelche Passagen, die wirklich sehr schwierig ja, überhaupt zu überwinden sind und wo das Laufen überhaupt nicht möglich ist. Ne? Da kommt es dann wirklich dann eher auf Kletterfähigkeiten drauf an. Jetzt nochmal die Frage, ja, dieses Jahr durch Corona ist dein, bestimmt auch dein Wettkampfkalender ziemlich durcheinander geraten. Hättest du den für dieses Jahr auch wieder auf dem Plan gehabt? Nee, hätte ich dieses Jahr nicht. Hm. Dieses Jahr war sozusagen, ja, der große Bruder, die große Schwester der Transvulkania auf dem Plan. Ja. Also das hat mich da schon sehr, ja, diese Stimmung, die auch das Inselfeeling auf dem Vulkangestein vom Meer hoch auf das Vulkangestein zu laufen, das hat mich absolut begeistert. Klar hat natürlich der positive Verlauf des Laufes viel dazu beigetragen. Das ist mir schon klar, dass das auch das Ganze sehr hypt. Aber der Transvulkania ist so, ja, ein Traum, da mal die Stimmung einzufangen und das mitzunehmen. Also da habe ich auch noch einen Höllenrespekt vor, weil das ist nochmal eine andere Nummer. Da sind nochmal 10 Kilometer mehr zu laufen und nochmal, ja, 1500 Höhenmeter mehr zu laufen. Mhm. Das ist schon, ja, aber das hätte mich jetzt absolut gereizt, muss ich sagen. Ist der jetzt komplett abgesagt für dieses Jahr oder war der jetzt erstmal nur verschoben? Der ist jetzt auf Anfang Oktober verschoben, okay. Aber da habe ich mich zurückgezogen. Also man konnte sich entscheiden, ob komplett zurück oder nächstes Jahr. Ich habe es jetzt mal für nächstes Jahr im Auge, aber für dieses Jahr war es jetzt für mich einfach zum Plan her, ja, nicht das Passende. Für mich ist es irgendwie nicht das richtige Zeichen, das auf Biegen und Brechen dahin zu fliegen. Sagen wir es mal so. Ich meine, das muss jeder für sich entscheiden und ist absolute persönliche Entscheidung, aber ja, irgendwie ist es so, dass ich sage, ja, ein Lauf im Herbst, ja, okay, gerne, wenn die Situation das zulässt, aber jetzt da sich irgendwo da unbedingt hinfliegen zu müssen, hätte ich einfach nicht das richtige Gefühl mit und ich glaube, dann könnte ich auch keinen guten Lauf da genießen. Ja, das kann ich nachfühlen, definitiv. Wie verlief dieses Jahr jetzt in Bezug auf Corona, wie verlief dieses Jahr für dich? Ja, am Anfang war ich ehrlich gesagt, als es so alles abgesagt wurde, gar nicht so, ach, ist doof oder so, weil ich auch ja niemand bin, der so viele Wettkämpfe läuft jetzt. Ich laufe eben auch gerne hier im Schwarzwald am Wochenende mal 2 Tage für mich und kann da irgendwie die gleiche positive Energie rausziehen. Also ich laufe, um zu laufen, muss ich sagen. Ich bin da nicht, ich laufe für den Wettkampf. Und habe das eigentlich auch gut aufrechterhalten können soweit. Aber jetzt merke ich schon, es wäre schon toll, was zu laufen, muss ich echt sagen. Das hätte ich nie so gedacht. Aber ich freue mich schon, wenn jetzt im Herbst irgendwo eine Möglichkeit da wäre, in der Schweiz vielleicht. Das ist ja bei mir wirklich sehr nah zu laufen. Oder sowas in der Richtung. Parallel dazu habe ich noch so ein kleines eigenes Projekt mir auferlegt, oder was heißt auferlegt, aber war ich eigentlich inspiriert von eurem Podcast, und zwar von dem Every Single Street, was du gemacht hast, Gießen, jetzt Frankfurt, und ihr habt mal in einer Podcast-Folge von am Fluss laufen erzählt, dass du so gerne am Fluss läufst und da auch Stücke läufst und es wäre ja irgendwann vielleicht mal eine Idee, auch so an Flüssen da was abzulaufen und aneinander zu packen und so weiter. Und es war dann ein paar Tage später, dass ich im Fernsehen eine Doku gesehen habe über die Tausender-Gipfel im Südwesten. Und da ich ja da wohne und das sind ungefähr ja gute 100 Stück, die über 1000 Höhenmeter, über 1000 Meter hoch sind, die alle so im Nord- und Südschwarzwald sind, habe ich gedacht, wäre das cool, so Every Single Summit zu machen. Und die sehr cool miteinander sozusagen auch zu verbinden. Also ich steige immer wo ein, wo ich aufgehört habe sozusagen, sodass es am Ende, sage ich mal, ein geschlossener Lauf beziehungsweise zwischen Nord- und Südschwarzwald ist dann doch ein sehr großes Stück, was ich wahrscheinlich mit dem Fahrrad schließen möchte, weil das dann mir einfach zu lang in der Ebene auch ist, unten die 2 Stücke zu verbinden. Ja, sehr coole Idee. Ja, wir waren schon mal in E-Mail-Verkehr, möchte ich sagen. Da haben wir schon mal drüber unterhalten. Da fand ich die Idee schon damals sehr, sehr cool. Wie weit fortgeschritten bist du jetzt mit deinem Projekt? Ich bin jetzt ungefähr bei 25 Gipfeln, also ein Viertel, sagen wir mal so. Wow, cool, nicht schlecht. Also ja, sehr, sehr coole Geschichte, definitiv. Ja, also da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt bei dir. Da musst du uns auf jeden Fall da auf dem Laufenden halten. Du hast es, also mehr oder weniger ein Wettkampf hattest du dieses Jahr, und zwar Anfang April. Wir hatten ja das Wechselzone Virtual Race. Ja, genau. Da hast du natürlich auch richtig, richtig gut abgeliefert, vor allem mit deinem Marathon mit knapp 1000 Höhenmetern. Das war auch schon richtig, richtig gut, was du da gezeigt hast. Ja, definitiv. Eine Frage noch bezüglich dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie weit du das mitbekommen hast, aber es gibt ja immer mehr Stadtmarathons, die so eigene Konzepte für sich entwickeln. Ne, Hamburg hat da was auf die Beine gestellt. München jetzt auch jetzt mit, die haben es aber verkürzt, den Marathon auf 30 Kilometer, was jetzt irgendwie sehr, sehr fragwürdig für mich. Vielleicht irgendwie jetzt so, ja. Ja. Also da steige ich nie so ganz dahinter. Wie verhält es sich für dich? Du bist ja jetzt eher weniger auf der Straße unterwegs. Wie sieht es denn aus im Freiburger Raum mit Wettkämpfen für dieses Jahr? Hast du da was gehört? Jetzt ganz konkret hier im Freiburger Raum wäre der Marathon im Frühjahr gewesen, der komplett verschoben ist auf nächstes Jahr. Also da steht jetzt nichts an. Ansonsten, die ganzen kleineren Läufe sind eigentlich abgesagt hier. Was mir noch vorschwebt, ist so ein bisschen in der Schweiz gibt es jetzt hier einiges, was so im September ansteht, eben mit dem ich jetzt auch liebäugle. Da gibt es einige Sachen zur Auswahl, die jetzt im Moment auch stehen, wo es in der Schweiz anscheinend auch etwas einfacher ist, nehme ich an. Also so viele Wettkämpfe wie da im Moment als wir finden statt, dastehen, scheint es mir so, dass es da einfacher ist mit den Regularien vielleicht auch. Also hier in der Gegend ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Im Elsass gibt es auch einiges, was ja für mich fast näher ist als das meiste in Deutschland, muss man sagen. Okay. Also ich denke, dass sie wahrscheinlich bei den Trail-Veranstaltungen, weil sie ja auch immer nicht ganz so groß sind, eher die Möglichkeit haben, das durchzuziehen. Ob man das muss, ob man das gut findet, nicht gut findet, ich glaube, das darf man, kann man nicht bewerten, muss auch jeder für sich meiner Meinung nach entscheiden. Klar gibt es gewisse Sachen, wo ich einfach sage, okay, ich finde, das geht nicht oder das geht, aber ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel Grauzone und ich glaube, es kann halt niemand greifen, niemand hat da die Erfahrung, was wird kommen, was wird passieren, man kann sich viel überlegen. Ich denke, es ist immer wichtig, im Kopf zu behalten, was ist denn für alle wichtig und nicht nur vielleicht für mich persönlich. Also ja, natürlich ist es schade, dass ich vielleicht meinen Wettkampf nicht laufen kann, aber es gibt auch noch Jahre und wir werden alle wieder zusammenlaufen können und die Momente teilen können. Muss das jetzt auf Biegen und Brechen sein und das muss jeder für sich selbst entscheiden, denke ich einfach. Ja, definitiv. Aber daran angeschlossen vielleicht nochmal die Frage, wird sich deiner Meinung nach so das Wettkampfgeschehen oder überhaupt die Wettkämpfe, werden sie sich so aufgrund von der Pandemie jetzt irgendwie ändern in der Zukunft? Ich meine, das ist jetzt rein spekulativ, das ist ganz klar, aber ja. Ich meine, man weiß ja nie, so mit der zweiten Welle, wie es weiterläuft und so weiter und wie man jetzt schon sieht, ne, so anhand von Hamburg oder München, dass sich schon die Konzepte da verändern, dass vielleicht auch die Veranstalter da schon so zwei Schritte weiter sind und vielleicht auch für nächstes Jahr schon Konzepte entwickeln, für den Fall, dass, was ist so deine Meinung dazu? Ja, ich glaube, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sich da was tut. Ich hoffe, es geht nicht zu sehr wieder, dass das alles einzeln, ich sag mal, verpackt werden muss und all sowas, dass es auch dahin viel geht. Ich denke schon, dass da sich der Ansatz auch bei den Teilnehmern zum Teil ändern wird. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass nicht mehr so wahllos überall zugegriffen wird. Wobei der Mensch auch an sich, glaube ich, jemand ist, der schnell wieder vergisst. Also ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Das ist wie jetzt, wenn man jetzt rausguckt in die Städte. Also zum Teil sind Leute, wenn man sag ich mal, versehentlich auf einen Meter an sie ranläuft oder auch selbst wenn man auf dem gleichen Bürgersteig an ihnen vorbeiläuft, so nach dem Motto, das wäre eine Unverschämtheit. Und dann gibt es aber auch, ich sag mal, hier bei uns am Fluss die Leute, die grillen mit 10 Millimeter Abstand gefühlt miteinander in Großgruppen. Und ich glaube, dass das wird ähnlich sein. Wie die Veranstalter damit umgehen, ich glaube, ja, das hängt stark von Regularien ab und wie sich die Sache weiterentwickelt, weil ich denke schon, dass es wenige Veranstalter gibt, die freiwillig in die Richtung gehen, sondern weil sie müssen. Hm. Bei kleineren Veranstaltungen vielleicht noch eher, sogar auch eben in Richtung Trail oder lokale kleine Laufveranstalter, ja. Ich denke, die auch sonst vielleicht Vorreiter sind in Sachen Nachhaltigkeit oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass die auch in sowas da weiter gucken. Ja, jetzt so jemand wie der Hamburg-Marathon, denke ich, die tun dafür im Moment alles, damit die Veranstaltung stehen darf, weil das natürlich outstanding wäre, wenn die das schaffen. Mhm. Das denke ich schon. Damit kann man sich ja schon mehr oder weniger ein Monopol erarbeiten, wenn man da ein Konzept durchbekommt, was zugelassen wird und man so eine Veranstaltung vielleicht dann eben auch mit entsprechenden internationalen Läufern spicken kann dadurch. Ja, ja. Das bleibt spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Definitiv. Ja, warten wir es einfach mal ab. Vanessa, ich bedanke mich für das sehr, sehr coole Interview. Und wie sich das hier in der Wechselzone gehört, gehören die letzten Worte dem Gast. Das ist super. Also was ich noch abschließend bemerken will, ich meine, das Thema der Folge ist ja, was ist überhaupt Ultra, Ultralaufen, Ultradistanzen? Und was ich mir immer wieder so auch in den Raum werfe, was ist eigentlich Ultra? Für den einen ist Ultra, klar definiert ist natürlich länger als 42 Kilometer, ist eine Ultrastrecke, aber ich finde, es muss auch gar nicht immer nur weiter, größer, schneller sein, sondern Ultra kann für mich auch sein, jemand, der für sich was Ultramäßiges, sag ich mal, erreicht. Und da muss es nicht immer eben über die 42 Kilometer gehen, sondern für mich hätte auch jemand, der 30 Kilometer läuft und vielleicht 1000 Höhenmeter und das ist zum ersten Mal was, das ist auch eine Ultraleistung. Und mit den Worten möchte ich mich verabschieden. Und hoffe, dass ihr gut unterhalten wart, einen kleinen Eindruck bekommen habt von meinem Ultralaufen auf den Trails und keep on running. Sehr cool. Vielen Dank. Gerne. Und ja, viel Spaß beim Laufen. Danke. Tschö. Ciao. So, das war das Gespräch mit Adrian und Vanessa. Auch sehr spannend. Und jetzt fehlt noch ein Gespräch, nämlich das, das ich führen durfte. Und ich habe mir gleich zwei Leute rausgesucht, war auch wieder klar. Und wir haben die internationale Komponente, die ich vorher schon angekündigt habe, denn es handelt sich um Florian und Peter vom Laufend Entdecken Podcast. Und vielleicht kennt der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin diesen Podcast auch schon. Die befassen sich auch sehr, sehr viel mit dem Ultralaufen, eher der alpine Bereich dann logischerweise, weil die Alpen ja direkt vor der Tür haben, was sehr beneidenswert ist, ganz nebenbei bemerkt. Und ich habe mir die beiden rausgesucht, zum einen, weil die uns offensichtlich hören und uns schon öfter auch mal erwähnt haben und wir sie natürlich auch hören. Die haben auch schon relativ früh mit diesen Virtual Races angefangen, was ich auch immer ganz nett fand. Ich sage nur Team Lange Hosen, Team Kurze Hosen. Kenner wissen, wovon ich spreche. Und zum anderen, weil die eben doch immer sehr intensiv über ihre einzelnen Läufe sprechen. Und ich finde es aus zwei Gründen sehr interessant. Zum einen, weil ich das immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, spannend finde, wie Rennberichte so gestaltet sind, weil ich bei mir auch merke, so überlange, sehr detaillierte Rennberichte im Podcast können auch relativ schnell, relativ langweilig und langwierig sein. Ich finde aber, die beiden machen das ganz gut. Die machen das dann auch immer so Sonderaktionen wie den eigenen UTMB organisieren. Das haben sie, glaube ich, letztes Jahr gemacht, wo sie dann auch sehr ausführlich beschreiben, wie sie sich darauf vorbereiten, wie sie die Strecken vorbereiten, wie sie sich die Navigation so zurecht machen und so weiter. Es ist ein sehr, sehr lustiger Podcast und das liegt auch daran, weil die beiden doch insgesamt auch durchaus unterschiedlich sind. Nicht nur von der Art und nicht nur von der Art und Weise, wie sie so über ihre Läufe berichten, sondern auch, wie sie trainieren, wie sie sich vorbereiten auf die einzelnen Läufe und ja, ich würde sagen, so die allgemeine Einstellung zu dem, was sie so tun. Also Florian beispielsweise trainiert ziemlich strikt nach Plan. Peter hat es ein bisschen lockerer. Wir sprechen da auch über das Thema Superkompensation. Die haben da eine ganz eigene Definition davon. Das werdet ihr dann auch gleich hören. Und ich habe auch so ein bisschen versucht herauszufinden, ob die österreichische Ultralaufszene auch irgendeine Besonderheit hat oder nicht. Lasst euch überraschen. Wir sprechen über viele verschiedene Dinge. Und ich fand es zumindest sehr unterhaltsam und sehr lustig. Viel Spaß dabei. Ich gebe direkt nach Österreich. So, ich habe mir ganz spezielle Gäste heute eingeladen. Der Wechselzone Podcast ist ein internationaler Podcast und heute ganz besonders. Wir haben eine richtig lange Leitung heute und zwar nach Österreich. Und ich begrüße ganz herzlich am anderen Ende dieser Leitung den Peter und den Florian vom Laufend Entdecken Podcast. Grüße gehen nach Österreich. Hallo. Grüße gehen zurück. Hallo. Ja, ihr seid ja mindestens genauso bekannt wie der Wechselzone-Podcast, weil ihr natürlich auch über das Laufen und über den Ausdauersport regelmäßig eure Sendungen veröffentlicht. Und wir sprechen ja diesmal über ein ganz spezielles Thema, das bei euch sehr prominent ist, nämlich das Thema Ultralaufen. Und wir haben uns ja überlegt, wir möchten mal mit anderen Ultraläuferinnen und Läufern sprechen und jeder von unseren Hosts durfte sich ja einen Gast aussuchen. Ich habe mir gleich zwei ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, wenn schon so weit der Weg, dann sollten es auch zwei sein, dann soll es sich richtig lohnen. Florian und Peter, wer seid ihr und was macht ihr so, wenn ihr nicht auf der Laufstrecke seid? Florian. Also ich glaube grundsätzlich hast du dir die schönsten Podcast-Hosts ausgesucht. Also es ist nur ein kurzes Einglück, stinkt, ich weiß, aber egal. Ja, ich bin der Florian. Seit, ich glaube 2012 bin ich meinen ersten Marathon gelaufen und seitdem nicht mehr davon losgekommen. Habe aber irgendwann festgestellt, dass nur Marathonlaufen irgendwie mich nicht vollends erfüllt und dann irgendwann mein Heil in den Wäldern und in den Bergen gesucht und festgestellt, dass es noch viel, viel über der Marathongrenze gibt und dem irgendwie verfallen. Und seit 3 oder 4 Jahren rede ich auch im Mikrofon darüber. Genau, das ist, glaube ich, die Kurzform. Peter, wie bist du zum Laufen gekommen? Über das Ausschlussverfahren. und zwar, ich habe gelernt, dass ich sonst halt nicht besonders viel gut kann und habe nach, ja, knappen 20 Jahren keinen Sport machen oder 15 Jahren keinen Sport machen, gemerkt, dass ich wieder irgendetwas tun muss und schwimmen kann ich nicht, Radfahren ist teuer, irgendwelche Dinge mit irgendwo runterspringen ist schwierig, da brauchst du einen zweiten, also habe ich mir gedacht, okay, was bedarf am allerwenigsten Equipment? Und man kann trotzdem viele Stunden damit verbringen und das ist dann halt Laufen gewesen. Dann habe ich mir gedacht, okay, probierst du mal 5 Kilometer und das habe ich dann gemacht 2015, glaube ich. Und wie das halt so ist, habe ich dann probiert mal 10 und dann mal einen Halbmarathon, weil ich mir immer gedacht habe, ja, 5er-Schnitt geht immer und dann wollte ich wissen, wie lang geht denn der 5er-Schnitt? Mittlerweile weiß ich, 5er-Schnitt auf dem Marathon geht auch und das Problem beim Marathon und kurzen Distanzen ist halt immer, was für Pace hast du und da musst schauen und da musst Intervalle machen und dann brauchst du einen Trainingsplan und pipapo. Und gerade bei Ultradistanzen oder Trailläufen hast du halt diese ganz genau auf Minuten und Sekunden Schauerei nicht. Und das ist halt durchaus hilfreich. Außerdem will ich wissen, wie weit geht's. Das ist ein guter Ansatz. Ich glaube, das ist auch so richtig der Ultra-Spirit. Wie weit geht's? Da kommen wir gleich noch drauf. Aber wie habt ihr euch beide dann kennengelernt? Habt ihr euch vorher schon gekannt oder seid ihr wirklich übers Laufen zueinander gekommen? Naja, wir haben uns eigentlich Frequency, das Musikfestival, das in St. Pölten zum damaligen Zeitpunkt stattgefunden hat, kennengelernt, weil ein gemeinsamer Freund von uns, der Peter ist sein Chef, und der gemeinsame Freund hat ihn mitgenommen. Und so haben wir uns kennengelernt, wenn ich mich recht entsinne. Trinkend vor einem Zelt. Richtig. So entstehen die wahren Lieben. Das ist quasi auch Trail Spirit. Ja. Es war genauso viel Durchhaltevermögen gefragt, es war genauso dreckig und mindestens genauso anstrengend, wenn man wieder zurückkommt. So fangen die besten Freundschaften an und manche Freundschaften werden dann ja besonders auch auf der Laufstrecke getestet. Auch dazu wahrscheinlich später mehr. Jetzt habe ich mir oft überlegt, und wir machen uns ja selbst auch darüber Gedanken mit unserem Podcast, welche Themen bespielt man so, was bespricht man so, mit wem macht man das und so weiter. Und natürlich stellt sich immer die Frage, wer möchte das denn eigentlich hören? Ne? Also wenn man so über Ultras spricht, wenn man über bestimmte Rennen spricht, ich meine, es gibt tausende von Rennberichten da draußen, sowohl in Laufmagazinen als auch eben im Podcast. Wie ist da so eure Einstellung dazu? Habt ihr euch gedacht, wir probieren es jetzt einfach mal aus, das wird schon irgendjemand anhören und irgendwann werden es dann vielleicht auch mehr und wenn nicht, dann haben wir wenigstens ein Gesprächsthema? Oder warum glaubt ihr, funktioniert das oder funktioniert es überhaupt, Flo? Ja, also ich meine, angefangen habe ich ja grundsätzlich mal alleine, die ersten 30 Folgen, glaube ich, aber sehr unregelmäßig und das ist dann sehr schwierig und ich persönlich habe mir dann irgendwie die Frage gestellt, ist das ein Podcast, den ich gerne hören würde oder welche Art von Podcast höre ich eigentlich gerne, weil ich habe relativ viel Podcast gehört und das war auch der Grund, wo ich gedacht habe, wenn das die anderen können, kann das nicht so schwer sein, irgendwie kriegt man das auch hin. Aber dann irgendwann festgestellt, das ist aber nicht der Podcast, den ich hören würde und warum soll ich was machen, was ich selbst nicht hören würde. Dann haben wir gedacht, wer wäre fähig, mit mir regelmäßig zu sprechen und da ist mir dann relativ schnell eigentlich nur der Peter eingefallen, weil blöd reden kann er relativ gut und das auch relativ lang und relativ unsinnig und relativ unkompliziert. Und ja, aber ich glaube, wir haben uns von Anfang an nie so sehr Gedanken darüber gemacht, was die anderen hören wollen, sondern eigentlich nur, ich weiß nicht, wir haben uns vor ein Mikrofon gesetzt und einfach gequatscht. Wir haben auch heute noch selten einen Plan von dem, was wir reden. Das mag vielleicht für neue Hörer oft mal schwierig sein oder man braucht da Zeit, um reinzukommen. Aber irgendwie so, wir sind beim Reden, wir sind so, wie wir sind. Und ich glaube, das ist so der Charme, der für uns wichtig ist. Nein, wir haben eine grobe Struktur, also von die aktuelle Stunde und wir haben ein normales 1-2 Themen pro Sendung, die wir uns vornehmen und manchmal auch am Rande dann am Schluss streifen nach der ausufernden aktuellen Stunde. Plus, was halt hat sich halt sonst an Feedback und Strava und so weiter getan. Oftmals ergibt sich's einfach aus dem Jahresrhythmus, was gerade passiert. Wir berichten ja auch viel von unseren Dingen oder was in Österreich eben an Rennen abgeht oder was in der Szene in Österreich tut. Plus ein bisschen was Internationales, wobei dort meist nur die großen Rennen, die man halt kennt oder wo man die Namen auch kennt. Weil wenn ich von King Ilui in der dritten Provinz von links in China berichte, dann ist es zwar lieb, aber eigentlich nie eine News wert, außer er stirbt beim Laufen. Und dann nimmst halt irgendwann den Kilian Jornet, den kennt halt quasi jeder, der irgendwann irgendwo einen Trail-Podcast gehört hat, dann kennt er den Namen zumindest und sagt, ah, der ist dort gestartet und passt. Aber ich glaube schon, dass wir halt schon ein bisschen versuchen, quasi das Österreichische hervorzubringen, weil gerade im deutschsprachigen Raum, zumindest wäre es mir jetzt nicht bekannt, ist es sehr, sehr deutschlandlastig. Und dass wir zumindest halt irgendwie die lokalen Rennen halt irgendwie schon erwähnen, ist uns in gewisser Weise schon auch irgendwie wichtig. Weil es halt dann anders ist und ich weiß zwar nicht, inwiefern das relevant für Leute in Deutschland ist, aber ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend sogar, wenn man sagt, okay, ich bin in Deutschland schon, was weiß ich, den Rennsteinlauf gelaufen oder bin Zugspitze schon gelaufen, was gibt's denn in Österreich? Kann ich mich natürlich auch durch irgendwelche lustigen Rennkalender klicken, die erstens das Design der 90er haben und zweitens total unübersichtlich sind? Oder hören wir einen Podcast an, wo irgendwer sagt, hey, den haben wir gemacht, der war lustig. Wir haben das ja beim Wienerwald Ultra mitbekommen, dass uns eine Dame angeschrieben hat, die extra angereist ist, ich weiß gar nicht, aus Schweden, glaube ich, und uns gefragt hat, na, welches Schuhwerk braucht sie und wie ist denn die Kopierung und so weiter, also ist es eher alpin oder nicht, weil sie halt mitbekommen hat, dass wir aus der Nähe sind. Und das ist, glaube ich, dann schon irgendwie ein Vorteil. Also ich glaube, das hat sicherlich auch damit zu tun, also klar, Österreich ist gefühlt auch wirklich sehr nah dran, das muss man auch sagen. Also sagen wir mal, auch als deutschsprachiger Podcast, da gibt es ja diese Grenze, Gott sei Dank, muss man sagen, nicht mehr. Also auch die Grenze in den Köpfen gibt es da nicht mehr. Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen daran, und jetzt kommen wir langsam auch schon zum Thema Ultralaufen, dass Ultralaufen halt wie der Laufsport ohnehin ja nicht einfach nur irgendwie ein Hobby ist, mit dem man sich ab und zu mal beschäftigt, da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, sondern es ist ja schon auch so ein bisschen eine Lebenseinstellung oder eine Art des Lebens. Wir kommen später auch noch zum Thema Ernährung, da sind wir auch noch nah beieinander, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich glaube, das Ultralaufen an sich ist natürlich schon etwas, was auch so eine gewisse Art ist, sich mit sich selbst und sich mit dem Sport zu beschäftigen, und das verbindet einen natürlich auch. Und wenn ihr jetzt von einem Rennen berichtet, das in Österreich stattfindet, und ich von einem Rennen, das im deutschen Alpenteil sozusagen stattfindet, in der Nähe von München oder sowas, wo ich ja übrigens ursprünglich herkomme, deswegen finde ich die Verbindung zu euch noch spannender, ja. Dann ist da ja nicht so viel Unterschied. Also da ist die geografische Grenze, die spielt da einfach keine Rolle mehr. Und deswegen jetzt vielleicht auch direkt an euch die Frage: Was ist denn für euch das, was das Ultralaufen eigentlich ausmacht? Florian, fang du vielleicht mal an. Wie bist du dazu gekommen und vor allem, was macht es heute für dich auch tatsächlich aus? Ja, ich glaube, gekommen bin ich, sind es bei mir die Klassiker. Ich habe Born to Run gelesen von Rich Roll, dessen Buchtitel mir jetzt nicht einfällt. Talk, auch mit Ultra, egal. Running Ultra, glaube ich. Ja, irgendwie so. Egal, und hab da halt festgestellt, dass die offensichtlich sehr viel leiden und das auf das irgendwie stehen, und irgendwie hat mich das fasziniert, wie man so viel körperliche Schmerzen ertragen kann und das trotzdem auch gleichzeitig irgendwie genießen kann und irgendwie stolz drauf sein kann. Und ich glaube, ich habe schon immer so ein Fable, also mich haben schon immer Leute fasziniert, die Besonderes geleistet haben, so Extremsportler. Das war immer eine wahnsinnige Faszination, und irgendwie wollte ich auch so sein und habe aber nie irgendwie den Sport gefunden, bei dem ich das tun kann, und habe mir gedacht, ja, aber mit Laufen kriege ich das vielleicht hin, und habe mich dann halt irgendwie auf 50 Kilometer, 60 Kilometer, 70 Kilometer halt langsam ins Ferne rangetastet, wo ich mir gedacht habe, das sind Grenzen, die ich vielleicht nicht imstande bin zu überschreiten, immer wieder festgestellt, dass es dann doch irgendwie geht. Und wie ich es heute definiere, am Anfang war ich da schon relativ strikt, indem es muss quasi ein Ultra sein und die Länge ist wichtig. Und heutzutage würde ich aber sagen, es geht gar nicht so sehr um die Distanz, sondern eher so um, wie du vorher gesagt hast, das Mindset. Also ich finde ein Weg, also ich finde logische Wege einfach oder logische Distanzen einfach schön. So wie wir vor einigen Wochen von Wien am Schneeberg gelaufen sind, das sind knapp 80 Kilometer. Das ist einfach nett, weil das ist die Distanz. Wien und der Schneeberg sind genauso viel auseinander und das will ich laufen. Und Ultralaufen bedeutet für mich einfach, Strecken zu laufen, die einfach Sinn machen. Egal wie lang sie sind. Das kann einmal 80 Kilometer sein, aber wenn es eine geile Strecke ist und das ist nur 25 Kilometer, dann ist das auch vollkommen okay. Und diese Freiheit zu haben, das ist für mich so irgendwie das, was das Ultralaufen für mich ausmacht. Würdest du vielleicht im Anschluss gleich direkt, würdest du sagen, dass Ultra für dich immer was mit Distanzen zu tun hat? Oder ist es tatsächlich auch die Art, wie du es erlebst letztendlich? Also kann auch ein 40-Kilometer-Lauf eine Art Ultra für dich sein, auch wenn es per Definition keins ist? Ich glaube schon. Ich glaube, es geht vor allem, Ultra bedeutet für mich halt, dass du mental halt über deine geglaubten Grenzen hin drüber gehst. Wenn du irgendwie 40 Kilometer im Hochgebirge machst mit 6.000, 7.000 Höhenmeter, dann bist du lang unterwegs und dann kann man keinem erzählen, dass es nicht mental sehr herausfordernd ist. Und das ist für mich dann genauso Ultra. Ganz kurz müssen wir anfügen, Finding Ultra heißt das Buch natürlich von Rich Roll. Also von Rich Roll muss man schon korrekt zitieren, weil das ist ja, glaube ich, du hast recht. Einer, den wir alle sehr verehren. Ja. Ja. Peter, wie sieht's bei dir aus? Was ist für dich das, was das Ultralaufen eigentlich ausmacht? Jetzt unabhängig von der Vorbereitung und der Superkompensation, wo du ja nochmal ein ganz eigenes Konzept dafür hast. Das stimmt natürlich. Das ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt, damit man laufen geht. Laufen, um zu saufen, das ist ganz wichtig. aber das hat ja nichts unbedingt mit Ultra zu tun, sondern ich möchte einfach meine Grenzen kennenlernen. Das ist aber jetzt aber völlig unabhängig von der Länge. Also ich kann genauso sterben auf 20 Kilometern, wie das auf 70 geht. Das kommt ja nur auf die Geschwindigkeit an. Aber ich bin nicht für besonders schlaue Entscheidungen bekannt. Dementsprechend habe ich mich während ich den ersten Halbmarathon gemacht habe, schon für den ersten Marathon angemeldet. Und bevor ich den Marathon gelaufen bin, habe ich schon die Anmeldung für den ersten Ultra gemacht. Dementsprechend war das dann so ein logischer Schritt, wo ich gedacht habe, na gut, jetzt hast du dich angemeldet, jetzt musst du es machen. Und die Möglichkeit, es zu tun, finde ich sehr faszinierend. Da geht es jetzt gar nicht so um werde ich Erster, Siebter oder 43., weil normalerweise werde ich 43. Und da ist es dann auch völlig Banane, ob du 43., 41. oder 47. wirst. Das interessiert auf dieser Welt außer dir selber nämlich exakt keinen. Und dementsprechend kannst du es dann aber auch genießen oder kannst zumindest sagen, ich habe an dem Tag das Beste, was irgendwie drinnen war, gegeben. Oder ich weiß fürs nächste Mal, nö, eigentlich geht da noch was. Also wie jetzt am Wochenende habe ich eine Scharte vom letzten Jahr ausgewetzt. Letztes Jahr bin ich ja beim Feitscher Grenzstaffellauf schon bei Kilometer 18 im Kopf und auch äußerlich gestorben. Und vorgestern habe ich das privaterweise zu zweit mit einem anderen noch mal gemacht. Und dieses Mal habe ich den Satz vom Flo bei Kilometer 25 wie gesagt, na schau mal, wie schön die Landschaft ist, das kannst du ja genießen. Und ich habe letztes Jahr zu ihm gesagt, weißt du was, du kannst ja die Landschaft sonst wohin stecken, es ist mir wurscht, ich will nur ins Zö. Und dieses Mal habe ich es mir anschauen können. War schön. Aber ich glaube, das ist glaube ich auch sowas, wo man immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert hat. Auf der einen Seite läuft man so ein Rennen und gerade die Ultrarennen und gerade so im alpinen Bereich natürlich ist die Landschaft nochmal besonders schön und das ist immer auch so ein, ja, wie soll ich sagen, visuelles Erlebnis. Die Frage ist aber dann schon immer auch, wie viel bekommt man dann eigentlich noch mit, ne? Und ich glaube, also bei mir zumindest ist es so, wenn ich mich auf so ein Rennen vorbereite, egal ob das jetzt ein Marathon oder ein Ultra ist, ist der Weg dorthin eigentlich das, wo man wesentlich mehr mitbekommt, wo man mehr Reflexion letztendlich auch hat, was so die Landschaften und die Strecken und so weiter angeht, weil ich weiß nicht, du hast es gerade schon richtig gesagt, Peter, es kommt dann letztendlich nicht so darauf an, sich mit anderen zu messen, weil im Prinzip ist es allen egal, was passiert auf der Strecke, außer für dich selbst, aber letztendlich ist es schon so, dass man dann zumindest ist es bei mir so, auch in so einem Ultra schon auch im Beast-Mode ist, ne? Also schon irgendwie so im Rennmodus ist und dann letztendlich einen ganz anderen Fokus hat, als es zum Beispiel jetzt im Training oder in der Vorbereitung ist. Ist es bei euch auch so, dass ihr sagt, wenn ich dann bei einem Rennen antrete, dann will ich auch wirklich im Rennmodus sein? Ja. Weil es gibt ganz viele, die sagen, ja, ich mache Ultras eigentlich deswegen, weil die Landschaft halt so schön ist. Das glaube ich auch. Und ich weiß ja, Flo zum Beispiel, du reist ja auch durch die Gegend und guckst dir natürlich auch die entsprechenden Landschaften dann an. Aber im Rennen selber, bist du dann auch jemand, der dann sagt, ich genieße die Landschaft oder ich bin dann wirklich im Beast-Mode und ich fokussiere mich auf mein Rennen und will eigentlich gut durchkommen und das andere ist mir egal? Ich muss sagen, beides. Also für mich... Also ich sag mal so, jedes Rennen muss für mich so eine Intuition haben. Also ich muss bei jedem Rennen wissen, was will ich aus dem rauskriegen. Also ich habe vor zwei Jahren habe ich so ein Jahr gehabt, wo ich gesagt habe, oh, dieses Jahr will ich es wissen. Da will ich bei den und den Rennen eine gewisse Zeit haben, will es schauen. Nicht nur schaffe ich das, weil 100 Kilometer weiß ich mittlerweile, das kann ich. Die Frage ist nur, wie lange ich brauche. Und da habe ich ein Jahr gehabt, wo ich dachte, ich will wissen, wie schnell ich 100 Kilometer machen kann in den Bergen. Und da war von Anfang an klar, dass wenn das Rennen losgeht, dann quasi Beast Mode und dann renne ich durch so schnell ich kann oder so schnell, dass die Umgebung das hat erlaubt. Aber genauso gut belohne ich mich persönlich dann immer auch mit Rennen, wo es mir dann echt mehr darum geht, quasi mit dem gemeinsam zu laufen, so ein bisschen zu genießen. Nicht, dass man jetzt dann schaut, dass man extrem lang braucht, aber da ist mir dann die Zeit, ob ich dann eine Stunde mehr brauche oder eine Stunde weniger brauche, das ist mir dann relativ egal. Aber da gehe ich da weiß ich das von vornherein. Und ja, genau, also das wechselt bei mir so ab. Ich kann nicht nur Beast Mode, weil ich persönlich brenne dann aus und irgendwann fehlt mir der Ehrgeiz und wenn mir der Ehrgeiz fehlt, geht der Spaß irgendwann flöten. Ich belohne mich dann hin und wieder mit so Spaßrennen. Peter, wie ist es bei dir? Wie bereitest du dich auf so ein Ultra dann zum Beispiel auch vor? Also bist du jemand, der sehr strukturiert trainiert oder der dann auch sagt, nee, komm, also wie gesagt, Superkompensation haben wir schon kurz angesprochen. Aber hast du einen Plan dann, wo du auch sagst, ich will ein ganz klares Ziel auch haben für mich selbst bei so einem Rennen? Ja, ich glaube, ich habe grundsätzlich eine rudimentäre Struktur. Also ich weiß schon, welche Dinge ich tun sollte, damit am Ende des Tages, sagen wir mal, sowas wie ein Plan rauskommt. Aber im Endeffekt ist es nur ein, ja, mach halt einmal die Wochen einen schnellen Lauf, mach einmal die Wochen einen langen Lauf und dazwischen mach halt irgendwas anderes. So, also diese rudimentäre Geschichte, das ist jetzt davon, von du musst diese Intervalle in der Zeit laufen, weit, weit weg. Also da ist der Flo ja quasi eine Trainingsmaschine gegen mich. Und bei mir ist es eher, also wenn ich ein Rennen für mich laufe, dann bin ich immer quasi für mich selber am Anschlag. Also deswegen starte ich auch immer zu schnell, deswegen brauche ich quasi am Bremser, wenn ich hinten raus nicht sterben will. Also das sind für mich die Geschichten, ich kann nur quasi genießen, wenn wir es vorher ausgemacht haben. Also wenn wir vorher sagen, okay, wir laufen in einer Runde, in irgendeiner, die Zeit ist jetzt nicht so wichtig, oder ich pace irgendjemanden oder so irgendwas, dann ist es für mich ein Genussrennen. Weil dann, wenn irgendwer zu mir sagt, ah, ich möchte eine Halbmarathon-Bestzeit laufen in 1,40 oder was auch immer, dann sage ich, ja, passt. Bin ich dabei und dann kann ich es genießen und dann ist es total lustig und cool und das freut mich auch sehr. Aber wenn ich selber in einem, wenn ich jetzt sage, okay, ich laufe jetzt beim kleinen Rennen zum Beispiel mit und ich weiß, dann schaue ich mir schon vorher an, okay, wer läuft sonst noch mit, was haben die sonst noch für Zeiten, und dann setze ich mir natürlich ein Ziel, dann ist es, okay, bei einem 10-Kilometer-Lauf, ich möchte in die Top 5 laufen oder ich möchte meine Zeit vom letzten Jahr schlagen oder ich möchte dann und dann noch wen überholen, weil es gibt bei einem Rennen schon, es ist gemein, aber es ist halt so, wenn du ab der Hälfte des Rennens Leute einsammelst und dich niemand überholt, es ist schon geil. Und das gibt nochmal extra Motivation. Jetzt sind wir im Prinzip ja auch schon wirklich mitten im Spiel, im psychologischen Spiel des Ganzen. Du hast gerade von Motivation gesprochen. Also wie hältst du dich denn, Peter, wenn du merkst, es läuft echt gerade nicht so gut und du hattest eigentlich vor, wirklich ein bisschen mehr zu geben, als bloß eben jemanden zu pacen zum Beispiel oder wegen der Landschaft eben teilzunehmen, wie wir es gerade gesagt haben. Was machst du dann, welche Strategien oder hast du Strategien, wenn es dir richtig dreckig geht, was du dann mit dir machst? Erstens, rund um mich weiß jeder, dass es mir schlecht geht, weil ich fluche dann sehr viel und sehr laut, wenn ich noch kann. Es kann auch sein, dass ich gar nichts mehr sage, weil ich einfach nicht mehr den Atem dazu habe. Dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, auch wenn ich mit anderen laufe, dass ich mir Kopfhörer aufsetze und mir das Ohr voll schreien lasse, mit allem, was du besser nicht in irgendeinem Sendeformat, das nicht Ü18 ist, bringst. im Endeffekt ist es dann ein, ich weiß, dass das vorbeigeht und ich versuche, schlechte Laune in Aggression umzuwandeln, weil ich Aggression wieder als Antrieb nutzen kann. Zusätzlich zu den üblichen, hast genug gegessen, hast genug getrunken, mussten aufs Klo, keine Ahnung, also die Standardsachen, die du durchgehst, woran es happern könnte. Aber wenn es wirklich nur im Kopf ist, dann ist es, versuche Demotivation und Low Level auf Aggression umwandeln und dann geht's weiter. Aber ist es dann eine Aggression gegen dich oder gegen die Situation oder tatsächlich gegen andere Läuferinnen und Läufer? Wie sieht das aus? Wie äußert sich das? Gegen die Gesamtsituation. Also ich bin mit der Situation sehr unzufrieden und versuche dann mit Songtexten über Verstümmeln, Morden und sonstigen Gedöns meinen Kopf so weit zu kriegen, dass ich sage, okay, jetzt reiß dich zusammen. Und gib endlich wieder Gas, das darf doch bitte nicht wahr sein. Okay. Als gutes Beispiel, wir waren einmal laufen, da ist der Peter etwas eingegangen, da hat ein Vogel angefangen zu singen und er hat, glaube ich, 10 Minuten auf diesen Vogel eingeschrien. Er soll doch endlich die Klappe halten, wie kann er fröhlich sein, wenn es ihm gut geht. Also es ist nicht persönlich, würde ich sagen. Aber es ist interessant, eine interessante Strategie, einfach mal die Welt niederzuschreien um sich herum, um sich selbst zu pushen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ne? Also da gibt es ja unterschiedliche Strategien. Es gibt dann ja, was weiß ich, dieses Pushen im Sinne von, komm, du musst es hier durchstehen, du hast so lange dafür trainiert. Oder wir haben auch schon ganz oft in unserem Podcast über das Flow-Prinzip gesprochen, dass man sozusagen in so ein Gefühl kommen muss, im Sinne von, ich bin jetzt im Moment, ich konzentriere mich jetzt nur auf den nächsten Schritt und nehmen das so an, wie es ist. Das hört sich als ein bisschen spiritueller an, als das, was Peter so macht auf der Strecke. Flo, wie ist es bei dir? Hast du irgendwie so Mentalstrategien oder machst du auch einfach alles nieder, was um dich rumsteht und liegt? Nein, ich bin da definitiv nicht so aggressiv wie der Peter. Ich hab immer das Gefühl, dass das noch so ein bisschen meine Schwachstelle ist. Also das ist war vielleicht auch der Grund, warum ich irgendwann mal Richtung Ultras gegangen bin, weil ich mir dachte, die sind weniger schmerzhaft und da muss ich weniger leiden. Ja, ich habe es halt nicht gewusst, was dann im Endeffekt auf mich wartet. Ja, ich versuche, also mein erster Ding ist so die Checklist durchzugehen, habe ich genug getrunken, habe ich genug gegessen, muss ich aufs Klo, das, was der Peter vorher angedeutet hat. Und dann einfach, ich versuche eher das Gegenteil, ich versuche eher ruhig zu bleiben und halt so ein bisschen die Situation annehmen, weil vielleicht ist ein schlechter Tag, dann kannst du sowieso nichts machen. Bei einer kurzen Sache wie Halbmarathon oder vielleicht auch Marathon, ja, dann hast du einen schlechten Tag, dann erreichst du deine Zeit nicht. Ich versuche mir dann immer einzureden, dass die Welt danach nicht untergeht und dass es nur Laufen ist. Und bei den längeren Dingen, da ist es dann weniger unproblematisch, weil das vergeht irgendwann. Also wenn man dann den dritten oder vierten Ultra gemacht hat, lernt man einfach, dass nach jedem Tief ein Hoch kommt, nach jedem Hoch ein Tief kommt. Es ist wie das Leben, es kann nicht alles gut gehen und es wäre, also meiner Meinung nach, jeder, der einen 100-Kilometer-Lauf zum Beispiel läuft und sagt, es war alles perfekt, der lügt. Mhm. Also das geht einfach nicht und dementsprechend versuche ich mich dann eher zu entspannen und dann wirklich zu schauen, die Umgebung zu genießen, wie ich den Peter auch vorgeschlagen habe. Ich finde ja spannend, es gibt ja einige Läufer, die dann, oder Läuferinnen, die dann versuchen, über Lächeln, wenn sie lange genug lächeln, dann geht's ihnen innerlich auch besser. Ich wüsste nicht, wie das Foto aussieht, wenn ich dann lächeln versuche. Aber es funktioniert. Das schaut schon so nicht gut aus, wenn du lächelst. Das macht dann unter euch aus. Aber ich finde, das funktioniert schon gut. Ich probiere das tatsächlich aus. Ich habe es schon oft ausprobiert. Dieses Lächeln, das bringt schon was. Also ich meine, ich bin ja jemand, der gerne sowas ausprobiert mit diesen Mentalstrategien. Und ich bin auch jemand, gerade im Training, im Rennen selber nicht, der kann mit Musik sehr viel machen. Der lässt sich auch mit Musik sehr viel besser pushen und motivieren als jetzt ohne Musik oder mit Podcasts und so. Das sind alles so Dinge, die sind eigentlich bekannt. Die funktionieren bei mir aber sehr gut. Und tatsächlich so diese innere Einstellung in so Krisenmomenten, die helfen mir schon sehr, sehr weiter. Ne? Also auch gerade so dieses im Augenblick sein und zu wissen, dass der Augenblick, dieser Krisenmoment, der im Moment vorherrscht, dass der auch wieder vergehen wird. Also es wird das nächste hochkommen. Das kommt definitiv. Du kannst dich drauf verlassen, so ungefähr. Da brauchst du natürlich auch die entsprechende Erfahrung. Aber also mir hilft das wahnsinnig viel und ich finde schon, dass Ultra, es gibt ja diesen blöden Spruch, ne, 80% im Kopf und der Rest ist mental. Ich finde schon, dass das eine Riesenkomponente ist und ich meine, ihr habt ja auch kürzere Distanzen schon gemacht. Was ist denn für euch einfacher? Ist es für euch wirklich einfacher, 6, 7, 8 Stunden euch mental da irgendwie fit zu halten, euch zu motivieren, oder ist es für euch einfacher, was weiß ich, 2 Stunden all out bei einem kürzeren Rennen zu laufen oder vielleicht noch weniger, bei einem 10-Kilometer-Lauf zum Beispiel? Ich hasse diese Distanzen von 5 bis 10 bis 20 Kilometern, weil die einfach nur wehtun und nie Spaß machen. Wie ist es denn bei euch? Ich meine, ihr seid Ultraläufer, aber wie ist es bei euch mit kürzeren Distanzen? Flo, fang du mal an. Ich bin definitiv auf deiner Seite. Also ich finde, 10 Kilometer sind das Schlimmste, was man mir antun kann. 5 Kilometer sind auch schlimm, aber die gehen wenigstens noch schneller vorbei. Ich habe kein Problem damit, 6, 7 Stunden durch die Gegend zu gurken. Ich habe dann echt Spaß an der Landschaft, Spaß an dem, dass ich das gerade tun kann. Quatsch dann gerne mit Leuten, am liebsten dann auch zu zweit oder zu dritt. Da habe ich eine volle Gaude und das kann ich stundenlang machen. Also ich habe das auch lange Zeit vermieden, kurze Distanzen zu machen. Also ich war lange Zeit nur Ultra und Geschwindigkeit, das brauchst du eh nicht, weil beim Ultralaufen geht es eh nicht um die Zeit. Hat sich mittlerweile wieder ein bisschen geändert und man muss auch lernen, quasi so aus der Komfortzone rauszukommen. Aber ich stundenlang laufen, definitiv. Peter, du machst ja schon auch noch Kürzeres, ne? Ja, Rennen sind mein Training. Weil ich bin draufgekommen, wenn ich relativ viele Rennen mir in den Kalender packe, ist es für mich sowas Ähnliches wie ein Trainingskalender, ein Trainingsplan, weil dann weiß ich, dass ich auch hin muss. Und ich finde vor allem diese ganzen lokalen Volksläufe vom Sportverein irgendwas oder den Schottergrubenlauf und den Weintraubenlauf und weiß der Geier, den finde ich super, super lustig, weil die Stimmung und diese familiäre Geschichte total Spaß macht, weil so ein 10 Kilometer, 30.000 Mann und Frau laufen durch Wien, über die hässlichsten Straßen Wiens. Das ist halt echt nichts, was du brauchst, weil du dauernd musst aufpassen, dass niemanden draufsteigst. Du siehst, die Umgebung ist hässlich. Du musst dich bei der, wenn es an Labe geht, um irgendwas raufen. Und im Endeffekt ist es ein verlorener Lauf, weil du kannst nicht einmal Bestzeit laufen, weil worauf, also wie? Das geht sich einfach bei der Teilnehmerzahl nicht aus. Dementsprechend mache ich gerne diese ganzen kleinen. Ich wollte dieses Jahr zwar alle Städtemarathons Österreichs machen, aber da ist mal ein bisschen was dazwischen gekommen. und wir haben uns eigentlich, wollten wir uns anmelden zum Weinviertler Laufcup. Das wären dann die ganzen 5- und 10-Kilometer-Läufe gewesen, in irgendwelchen Ortschaften mit, ich weiß es nicht, 700 Einwohnern. Aber mir ist es grundsätzlich, auf die Frage zurückkommt, mir ist es echt egal. Also ich gehe bei 5 oder 10 Kilometern all out und gehe dabei sterben, ungefähr einen Kilometer vom Ziel, und habe die Kopfhörer auf. Und wenn es ein 70-Kilometer-Lauf ist, habe ich zwar auch Spaß zwischenzeitlich, aber irgendwie ist es, möchte ich ja trotzdem alles geben. Und die Landschaft ist wirklich nur bei einem Trainingslauf, wir haben es fein, interessant. Ansonsten ist mir die Landschaft eigentlich ziemlich wurscht. Also bist du schon jemand, das finde ich auch ganz interessant, weil mir geht es da ganz ähnlich, der kann eigentlich ein Rennen nicht als Trainingslauf machen, ne? Das geht schlichtweg nicht, weil du automatisch immer im Rennmodus bist. Ist das bei dir auch so? Ja, wie gesagt, außer ich habe quasi die Marschrichtung, du pacest jetzt irgendjemand auf irgendeine Zeit, dann ist natürlich das mein Ziel. Dann ist es nicht so, na, dann schauen wir mal, was heute geht, wenn ich weiß, dass der hinter mir das nicht bringt. Nur ansonsten, ich bin trainingsfaul, aber schon aus meiner Jugend vom Skifahren, deswegen auch die Geschichte mit dem aggressiv reingehen, weil auch dort war das schon so, dass ich quasi versucht habe, gegen diese Stangen zu kämpfen. Und das, also dieses Wettkämpfen mag ich. Also das ist was, was ich gerne tue. Das war das, was mich immer fasziniert, weil ich bin da halt nicht so. Und ich versuche das manchmal, gefühlt scheitere ich dann. Aber das ist das, was ich, warum ich halt das so spannend finde, oft mit Peter drüber zu reden, weil er halt eine komplett andere Perspektive auf das reinbringt. Weil ich komme halt so mehr von der gemütlichen Seite, ich bin sehr strukturiert in meinem Training, ich bin am Dienstag das, am Mittwoch das und da gibt es einen Plan dahinter. Und der Peter ist so Larifari, aber beim Rennen gibt es nur ein Gas und das ist Vollgas. Und ich finde diese Kombination, es eröffnet einfach andere Perspektive und dadurch auch irgendwie neue Einblicke, die du vielleicht so nicht gewinnst. Ja, da lerne ich auch ganz oft und viel von der Struktur, die der Flo drinnen hat, weil ich denke mir immer, ich will mein Leben ist schon so sehr strukturiert. Das brauche ich jetzt beim Laufen auch nicht jeden Tag. Das heißt, du musst heute um 5:30 aufstehen, damit du noch 10 Kilometer irgendwo in einer Gegend laufen kannst bei Nieselregen und Gegenwind, die du eh kennst. Das ist so, na, da traue ich nach, ich schlafe noch eine Stunde. Habt's mir gern. Ja, das finde ich in der Tat bei euch auch sehr interessant und spannend und deswegen habe ich mich auch echt gefreut auf dieses Gespräch, weil ihr wirklich komplett unterschiedliche Läufer letztendlich seid, zumindest in der Außenwahrnehmung von mir jetzt auch betrachtet. Ich würde sagen, Peter, du bist eher so der intuitivere Läufer und Flo, du bist eher so derjenige, der eben einen Trainingsplan braucht, der eine Struktur braucht. Ich fühle mich da auch eher zu dir hingezogen, muss ich sagen. Ich bin auch eher jemand, der das macht, was im Plan steht, weil was im Plan steht, ist halt nun mal Gesetz. Was mich aber da auch noch interessieren würde in dem Zusammenhang ist, weil das gehört natürlich auch ganz besonders zum Ultraleben, sage ich jetzt mal, ist so das Verhältnis zum Scheitern. Ne? Also ich meine, klar, beim Marathon kann man auch scheitern, passiert oft genug, ist auch mir schon ganz oft passiert. Aber bei so einem Rennen, wo ich mir dann überlege, da bereitest du dich ewig drauf vor, du hast möglicherweise auch noch einen ziemlichen Reiseaufwand. Du weißt, es ist im Prinzip diese eine Möglichkeit, ne? Dieser One-Shot, den du hast bei so einem 160-Kilometer-Rennen irgendwo in Vulkangestein, in weiß ich nicht wo, ja. Und dann hast du diesen einen Versuch und wenn du da scheiterst, zum einen, was macht das mit dir an der Startlinie? Weil du weißt, jetzt muss es passieren, sonst ist alles umsonst gewesen. Anders als bei einem Stadtmarathon, den ich im Prinzip jedes Jahr neu wiederholen kann. Wie geht man damit an der Startlinie um und wie geht man damit aber dann auch nach dem Rennen um oder auch zu dem Zeitpunkt, wo man entscheiden muss, jetzt höre ich auf. Flo, du hast da, glaube ich, auch schon Erfahrungen. Ja, ich bin schon das ein oder andere Mal gescheitert. Ich glaube, dass das Schöne oder das Faszinierende auch am Ultralaufen ist, dass es halt einfach nicht gesetzt ist. Ich meine, natürlich bei dir mit Marathonzeiten ist es per se auch nicht gesetzt, aber grundsätzlich weißt du, dass du irgendwie ins Ziel kommst. Wenn du bei Kilometer 28 Probleme hast, dich krampft irgendwo, du kommst dann vielleicht 10 Minuten später ins Ziel, aber das ist relativ gesetzt. Beim Ultra ist es einfach eine Voraussetzung, dass es theoretisch sein kann, dass es dir 60 Kilometer lang wunderbar geht und bei Kilometer 70 ist es einfach aus. Und das macht irgendwie so das Spannende. Und deswegen würde ich sagen, davor ist es zwar eine Möglichkeit und es ist immer da, aber es ist nicht an was, was ich grundsätzlich jetzt denke. Also ich fahre ja dort nicht hin per se, um wirklich ins Ziel zu kommen, sondern um das Erlebnis zu haben. Und wenn das Erlebnis nur 60 Kilometer ist, dann ist es halt einfach so, dann kannst du das auch nicht ändern. Ich versuche, das Ergebnis nicht die Wertung bestimmen zu lassen, wie das ganze Erlebnis war. Weil zu dem Erlebnis, wie du irgendwann schon gesagt hast, gehört ja auch das Training dazu und dieses Bereitsein für den einen Event, und das Event ist ja dann quasi nur noch die Kirsche oben drauf. Und generell versuche halt aus dem Scheitern was zu lernen, weil du hast Fehler gemacht und offensichtlich hat es nicht funktioniert. Und irgendwas musst du falsch gemacht haben, damit es zu dem Ergebnis gekommen ist. Also ich versuche halt dann herauszufinden, was kann ich tun, auf was ich Einfluss habe, damit es das nächste Mal nicht passiert. Und da hat es zwei der Rennen gegeben, bei denen ich auch zugegebenermaßen etwas länger gekiefelt habe, weil ich mit sehr viel Inkompetenz meiner Meinung nach gestrahlt habe. Aber das ist dann halt einfach so, und auch aus dem musst du einfach was lernen und dann machst du es im nächsten Rennen besser. Das ist irgendwie die Faszination Ultra, finde ich auch. Mhm. Peter, wie gehst du mit dem Scheitern um? Gar nicht. Ich, also bis zur Startlinie und eigentlich auch während des Rennens akzeptiere ich es nicht. Also ich denke nicht daran, dass ich scheitern könnte. Weil selbst wenn ich irgendwo mich bei einer Labestation hinsetze und sage, bitte zweimal sterben zum Mitnehmen und an Akia, weiß ich ganz genau, dass ich das jetzt zwar sage, aber na, sicher nicht. Ich komme irgendwie in dieses Ziel und mir ist völlig wurscht, wie und wann das passieren wird. Wahrscheinlich würde ich das Ziel auch erreichen wollen, wenn das schon abgebaut wird oder abgebaut wurde. Es ist mir egal. Also wenn mir nicht irgendjemand den Fuß abtrennt, hätte ich jetzt da keinen Grund aufzuhören. Einfach nur, weil ich es nicht will. Ja, das hört sich auf der einen Seite sehr lustig an, auf der anderen Seite aber hört sich das schon nach einem sehr extrem ausgeprägten Willen an. Und da jetzt die Frage muss irgendwann kommen, weil ich die wirklich auch sehr, sehr spannend finde. Wie lässt sich das auch auf das restliche Leben übersetzen? Ne? Das heißt ja immer, vom Laufen lernt man fürs Leben. Ich finde das hundertprozentig. Ich habe wahnsinnig viel gelernt durchs Laufen, auch über mich selbst, aber auch so, wie man mit bestimmten Situationen im Leben umgeht. Peter, wenn du sagst, egal was, ich komme immer irgendwie durch, und wenn es nur mit einem Bein ist, was bedeutet das für dich im restlichen Leben, sage ich jetzt mal, außerhalb der Laufstrecke? Hast du da was mitnehmen können? Ja, sehr, sehr viel. Also ich habe auch sehr viel beim Laufen darüber gelernt, wie ich sonst so agiere. Und wenn ich etwas tue, dann akzeptiere ich das Scheitern auch nicht. Also wenn ich es will, dann will ich, dass das irgendwie klappt. Wenn sie dann die Umstände so ändern, dass, was weiß ich, ich würde gerne nach, keine Ahnung, in ein Land reisen und plötzlich wer sagt, ja, das Land gibt's nicht mehr, ja gut, dann hast du Pech. Aber ansonsten gäbe es jetzt nicht viel Gründe, dass man sagt, okay, ich mach das halt nicht mehr. Mhm. Das ist so wie die Oma besuchen. Ja, wenn's tot ist, hast du Pech, aber sonst fährst du halt hin. Nur, ich habe auch gelernt, dass viele Dinge auch sehr viel entspannter gehen. Also gerade im Job, wenn mich irgendjemand anruft, völlig verzweifelt mit, ja, na, das geht alles nicht und das ist schwierig und oh, und was könnte da alles passieren? Und ich sage, ja, und was genau ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann so, nix. Und so, eben, das Schlimmste, was passieren kann, ist nämlich, dass nix passiert. Mhm. Und wenn das Schlimmste beim Lauf ist, dass ich eben nicht in der Wertung bin oder dass ich nicht irgendwas schaffe, einfach nur oder disqualifiziert werde. Ja, mein Gott, es ist jetzt dafür mein Leben. Völlig wurscht. In 4 Jahren interessiert es niemand, weil es interessiert nämlich übermorgen schon niemand mehr. Und im Büro ist es ähnlich. Es interessiert auch niemand, ob du jeden Tag 14 Stunden da bist. Hm. Du musst deinen Job, get the job done, das ist das Thema. Nicht, wie lange brauchst du dafür. Und das ist bei mir im Job und auch privat ähnlich. Ich sage, okay, ich habe jetzt da das und das zu tun. Meine Freundin, die ist ganz lustig, die sagt dann manchmal, ja, willst du das und das tun? Und ich sage, na, ich habe überhaupt keinen Bock darauf, aber ich mache es trotzdem, weil es gehört getan. Weil es ist so, wie wir mit dem Hund spazieren gehen. Na, natürlich habe ich nicht jeden Tag Lust drauf, aber it has to be done. Also wird's gemacht. Fertig. Ja, das ist gut, wenn die Selbstreflexion ja so ausgeprägt ist, dass man weiß, was man ablehnen kann, was man aber einfach trotzdem machen muss, wenn man es durchziehen muss. Ne? Also ich meine, das ist, glaube ich, auch was logischerweise durch die viele Zeit, die man halt auch hat als Ultraläufer, automatisch besser ausgeprägt ist. So dieses sich selbst kennen und sich selbst reflektieren und das, was um einen herum passiert, auch anders wahrnehmen, auch in die von der Konsequenz für einen selbst betrachtet. Das ist etwas, was ich, glaube ich, auch gelernt habe und was viele ja auch so sehen. So langsam aber sicher, wir könnten ewig reden und wahrscheinlich werden wir das auch mal irgendwann nochmal tun, würde ich sagen. Würde ich doch nochmal kurz auf das Besondere der österreichischen Laufszene oder Ultraszene kommen, wenn es denn sowas überhaupt gibt. Aber das würde mich schon interessieren. Würdet ihr sagen, es gibt irgendwie so eine Besonderheit, die eben die österreichische Ultralaufszene ausmacht, weil wir halt eine besondere Nähe zu den Alpen haben, weil wir ein besonderes Terrain haben oder ein besonderes Verhältnis auch zu den Bergen durch andere Sportarten oder sowas. Gibt es da irgendwie was, wo er sagt, das ist ganz typisch österreichisch für die österreichische Ultralaufszene? Ja, es gibt 3 Dinge, glaube ich. Erstens, wir haben die besseren Laben. Unsere Labestellen sind super. Es gibt mitunter 13 Mal in einem Lauf Kuchen. Oh, ist nicht schlecht, ja. Eben. Und dann gibt es, glaube ich, eine sehr kleine Szene, also einfach weil das Land relativ klein ist, hast du eine relativ überschaubare Szene. Du triffst dieselben Menschen bei den unterschiedlichsten Events immer wieder und die kennen sich dann irgendwann. Und das Dritte ist, glaube ich, dieses ganz lustige, die Menschen, die vor 30 Jahren schon Bergmarathons gelaufen sind und diese Bergläufe gemacht haben, die laufen jetzt zum Teil bei Trailläufen mit und umgekehrt. Und dieser Generationenwechsel, der ist total lustig zu beobachten auch. Dass die einen sagen, ich bin Trailläufer, und der andere sagt, na, ich laufe am Berg, ich laufe am Bergmarathon. Und das mache ich aber schon seit 30 Jahren. Da hat Traillaufen da gar nicht gegeben. Okay. Ja, ich glaube, dass das eben ganz stark aus dem Berglaufsport kommt. Ich kann mich erinnern, mein Papa ist vor 30 Jahren schon so Volksläufe, wo du einfach einen Berg rauflaufst und von der Talstation bis zur Bergstation und oben ist das Ziel. Das hat es gefühlt irgendwie schon immer gegeben, aber es ist halt keiner 2, 3, 4, 5 Berge hintereinander gelaufen, zumindest meines Wissens nach. Und das ist schon so ein Ding. Und dadurch, dass wir halt in einem kleinen Land relativ viel Berge haben, ist halt schon das Berglaufen oder das am Berg oder um Berg herumlaufen halt schon sehr, sehr wichtig oder sehr, sehr ausgeprägt, würde ich einmal sagen. Und aber ansonsten, glaube ich, ist die Szene wahrscheinlich nicht so unähnlich, bis auf die Größe zur deutschen Szene gefühlt. Beobachtet ihr auch, dass immer mehr Leute auch zum Ultralauf überschwenken? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Marathon ist jetzt erstmal so ein bisschen durch. Jetzt müssen wir irgendwie das nächste finden. Gut, das eine ist das Triathlon, kann man vielleicht noch ausprobieren, aber ich habe schon das Gefühl, dass manche Leute jetzt einfach denken, es muss jetzt irgendwie weitergehen. Jetzt probiere ich einfach mal ein Ultra aus und Ultra geht ja im Prinzip auch schon bei 45 Kilometern los. Ist es bei euch ähnlich, also in Österreich ähnlich, dass ihr sagt, da hat sich die letzten paar Jahre extrem viel getan oder ist es im Prinzip gleich geblieben? Ich glaube schon, dass es mehr geworden ist. Ich glaube, man sieht es auch an der Anzahl der Veranstaltungen, die es irgendwie immer mehr gibt und auch jetzt um Wien herum, wo es jetzt nicht sonderlich alpin ist, aber halt wo doch auch ein paar Höhenmeter zusammenkommen, das wird schon mehr. Mhm. Und die Veranstalter machen das ja auch nur, wenn es irgendwie einen Markt gibt, der das auch irgendwie hergibt, wenn es Leute gibt, die da irgendwie mitlaufen. Und ich finde, das ist halt gerade das Spannende. Ich finde, man stellt mittlerweile fest, dass die Marathongrenze jetzt keine Grenze ist, die zwingend gesetzt ist, dass das irgendwie eine fiktive Grenze ist, die irgendwer irgendwann einmal gesagt hat, das ist es, und man kann aber auch weiterlaufen. Man stirbt nicht, wenn man 43 Kilometer läuft oder wenn man 44 Kilometer läuft. Und Und ich glaube, dass auch immer der Stadtmarathon einfach vielen Leuten dann irgendwann, langweilig ist vielleicht ein blödes Wort, aber monoton wird. Weil eine Stadt schaut dann irgendwie auch ähnlich aus, überall. Und dann fragst du dich irgendwie, was mache ich noch? Mhm. Und dann geben halt vielleicht so Wald-Ultras oder Berg-Ultras halt irgendwie Abwechslung. Ja, es ist dann im Prinzip eine neue Sportart und trotzdem kennt man sie schon so ein bisschen. Ne? Also man ist im Laufen vertraut, aber es ist trotzdem eine komplett neue Komponente und auch eine ganz andere Art des Laufens. Das glaube ich, das muss man schon aussagen. Ja, abschließende Frage vielleicht noch. Und ich möchte jetzt schon mal anmerken, und das sollen bitte alle auch entsprechend registrieren, wir haben nicht ein einziges Mal das Wort Corona verwendet. Dafür schon mal vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Das schaffen nicht alle. Und als letzte Frage noch, so ein bisschen die Frage eures Life-Goals. Gibt es so das eine Rennen? Ich weiß, dass ihr zum UTMB schon mehrfach probiert habt zu kommen. Aus verschiedensten Gründen hat es da nicht geklappt. Gibt es nur das eine Life-Goal, das eine Rennen, das ihr unbedingt noch machen wollt, wo ihr sagen würdet, wenn ich da über der Ziellinie bin, dann kann ich sterben und ich bin glücklich? Also fang ich an. Also bei mir wäre es definitiv, ist der UTMB einer davon, weil wir waren vor letztes Jahr, Peter und ich mit gemeinsamen Freunden in Chamonix. Und das ist einfach abartig, also das ist einfach abartig schön, wie es dort ist. Und wir sind ja einen Teil dann gelaufen und eben nicht den ganzen, aber wunderbar. Der ist definitiv ganz, ganz oben. Und was auch schon länger oben ist, aber ein bisschen weiter in die Ferne gerückt ist, ist der Marathon des Sables. Mhm. Der fasziniert mich auch irgendwie, weil ich eigentlich mit Hitze nicht gut umgehen kann und ich irgendwie mir nicht vorstellen kann, eine Woche lang mein ganzes Gepäck mitzuschleppen. Und es gibt fast kein Rennen, was mir einfällt, das weiter aus meiner Komfortzone raus ist als das. Und deswegen fasziniert es mich irgendwie. Mhm. Peter? Ich weiß es. Also ich kenne den Lauf noch nicht. ich habe mir schon so Sachen überlegt wie den Alpen Adria Trail komplett oder irgendwas in die Richtung. Also ich glaube nicht, dass das Rennen, das mein Life-Goal ist, ein Wettkampfrennen ist. Mhm. Weil vielleicht ist es der, weiß ich nicht, der Jakobsweg von Wien weg. Und schauen, wie schnell kann ich den laufen. Oder keine Ahnung, oder von hier nach Sizilien. Ich keine Ahnung, aber irgendwas wird mir sicher mal unterkommen, wenn man sagt, das möchte ich einmal gemacht haben. Hört sich sehr gut an. Es hat riesig Spaß gemacht, mit euch zu reden. Wie gesagt, gerne wieder. Am Ende vielleicht, das müssen wir auch noch machen. Wo findet man euch? Ihr habt natürlich eine Strava-Gruppe, ihr habt einen Instagram-Account, ihr habt eine Website mit einem schönen Blog dazu übrigens. Es gibt sogar Videos, die man sich angucken kann. Also das ganze volle multimediale und social-mediale Angebot von Laufend entdecken. Ja, die letzten Worte unseres Interviews gehören selbstverständlich euch. Peter, wie sieht's aus? Was sind deine Worte? Ich freue mich, dass ich auch in der Gruppe der Nichtschwimmer, als Nichtschwimmer in der Gruppe der Schwimmer, andersrum wollte ich es eigentlich sagen, da teilnehmen durfte. Und ich freue mich vor allem darauf, wenn du zu uns zu Gast kommst. Das ist eine schöne Ansage. Und finden tut man das Ganze auf laufendentdecken-podcast.at, da gibt es alle Links und alles, was es so gibt. Und weil du vorher auch die Superkompensation erwähnt hast, jedem, der interessiert, wie dieses Konzept genau funktioniert, haben wir einen super Artikel dort. Sehr gut. Und der Vollständigkeit halber muss ich sagen, ich bin auch ein Nichtschwimmer und ich fahre auch nicht gern Rad. Ich bin ein reiner Läufer und deswegen passen wir, glaube ich, auch ganz gut zusammen. Vielen Dank, lieber Flo, lieber Peter. Und damit gebe ich jetzt zurück in unser Studio. Ciao, ciao. Ciao. Servus. So, das war unser letztes Gespräch. Ich hoffe, ihr seid noch alle dabei und habt es durchgehalten bis hierher. Jetzt haben wir auch nicht mehr viel versprochen, aber trotzdem würde ich noch gerne von euch beiden wissen, Adrian und Lukas, wie war es für euch? Was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Und ein kurzer Disclaimer, warum Tabea jetzt nicht mehr dabei ist. Die musste leider schnell raus. Ihr ist es dann doch zu lang geworden, verständlich. Nee, so ist es nicht. Tabea musste noch einen Termin wahrnehmen. Der Transparenz halber, sei das gesagt. Adrian, wie fandest du dein Gespräch und was ist so dein Resümee sozusagen? Ich fand das Gespräch wirklich sehr locker, sehr interessant, gerade so aus der Sicht, ne, unserer, wie ich schon vor dem Interview erwähnt habe, Vanessa ist mir in erster Linie aus unserem Strava-Wechselzone-Club bekannt und da ist es, finde ich, ganz, ganz cool, die Leute mal ein bisschen näher kennenzulernen, wie sie denken, wie sie zum Ultralaufen gekommen sind, warum sie überhaupt Ultras laufen. Ich finde das ganz cool, so verschiedene Meinungen dazu zu hören und verschiedene Einsichten, gerade auch so von, wie gesagt, unseren Wechselzone-Club oder unseren Wechselzone-Hörern insgesamt. Deshalb war das für mich ein sehr, sehr interessantes, kurzweiliges, wirklich sehr kurzweiliges Gespräch, weil das erste Mal, als ich auf die Uhr geguckt habe, war schon eine halbe Stunde rum und da habe ich mir gedacht, okay, dann läuft es genau richtig, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Von daher war das wirklich sehr, sehr, sehr coole und spannende Geschichte mit Vanessa. War auf jeden Fall, glaube ich, auch zum Zuhören sehr unterhaltsam. Lukas, wie war es bei dir? Was sagst du so im Nachhinein betrachtet? Ja, ich würde sogar eigentlich genau da weitermachen, wo der Adrian aufgehört hat, und zwar mit den Strava-Mitgliedern. Da höre ich auch mal sehr gerne Geschichten. Ich meine, Ludwig, du weißt ja, kennst das ja selber, warst ja auch vielleicht einer davon am Anfang. Und wir haben dich immer wieder gerne mit reingenommen. Jetzt haben wir dich komplett mit reingenommen, weil das, was du erzählt hast, immer Hand und Fuß hatte und auch Spaß gemacht hat. Auf jeden Fall, der Marcel, ich glaube, so durch den Club auch, durch den Podcast haben wir ihn kennengelernt und das ist auch wieder natürlich eine Besonderheit. Durch diesen ganzen Podcast lernt man viele, viele Leute kennen, viele nette Leute kennen, und das sind auch Leute, die ich mittlerweile auch nicht mehr missen will. Und so auch der Marcel, den ich der war auf dem Club, den haben wir dann auf Wettkämpfen getroffen. Leute kommen ja auch auf uns zu ein bisschen, weil man uns ja so vom Hören her kennt, und das finde ich auch immer ganz schön. Ja, und ich fand das Interview eigentlich sehr schön. Ich habe mir ja Marcel ausgesucht, weil er ja sehr flotter Athlet ist und der ja auch mal hier und da auch einen Sieg holt, wo man das vielleicht jetzt, wo ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wow, das würde ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht erhoffen, mir einen Sieg zu holen. Da wollte ich, zumindest mit dem Hintergrund bin ich da rangegangen, den ja zu hören, das ein bisschen näher zu bringen, wie der Marcel so tickt. Und vielleicht nur ein bisschen so Hintergrundwissen, das war eine sehr aufwendige Produktion für uns alle, erstmal zeitlich, erstmal die Interviews, also wir kennen selbst die Interviews noch nicht so ganz voneinander, aber ich glaube, jeder von uns hört sich die Folge nochmal an und ist sehr gespannt auf alle Interviews, vor allem bin ich sehr gespannt auf alle anderen Interviews und freue mich über Feedback von den Zuhörern, wie es euch gefallen hat. Wie gesagt, war halt auch ein bisschen aufwendiger für uns und da würden wir uns auch freuen, wenn ihr da nochmal einen kleinen Daumen oder Like oder auch gerne 5 Sterne bei Apple Podcast lasst. Auf jeden Fall. Ich finde es auch immer sehr spannend, wenn wir die Leute zum Gespräch haben oder wenn man die mal so ein bisschen näher kennenlernt, die man sonst halt immer auf Strava sieht oder auf Instagram oder so, die kennt man schon irgendwie, aber doch auch nicht, und deswegen ist es echt immer eine ganz schöne Geschichte, dann auch einfach mal mit den Leuten zu sprechen oder sie in einem Interview zu Gast zu haben. Und bei mir war es eigentlich ganz ähnlich. Ich habe da eigentlich auch so ein bisschen 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes sogar. weil ich eigentlich die beiden schon länger mal irgendwie so auf der Liste hatte. Mit denen könnten wir doch echt mal ein Gespräch führen. Zum einen, weil sie natürlich total themenverwandt sind, völlig klar, sind auf jeden Fall auf unserer Wellenlinie, was die Themen angeht. Zum anderen aber natürlich auch, weil ich das immer interessant finde, wie andere Podcasts das so machen. Ihr habt es ja auch gerade gehört, wir haben am Anfang ja auch so ein bisschen über das Podcasten gesprochen und war fast ein bisschen traurig, dann die Brücke zu schlagen zum Laufen. Ich hätte mich gerne noch ein bisschen länger mit Ihnen unterhalten. Das muss man, glaube ich, für alle von uns sagen. Wir hätten mit den Leuten auch jeweils ein 2-stündiges Interview führen können. Also da ist durchaus noch ein weiteres Format denkbar. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und was mich auch sehr gefreut hat, und das war auch mal so eine schöne Abwechslung, es war halt wirklich ein total humoriges Gespräch. Ja, ihr habt es ja gehört, die beiden sind ja wirklich auch zwei sehr lustige Gesellen, die auch die nötige Portion Selbstironie mitbringen. Und dadurch war das ein sehr, sehr lockerer Plausch, sehr, sehr lustiger Plausch, der sehr viel Spaß gemacht hat. Die beiden sind ja auch durchaus sehr schlagfertig und das peppt natürlich so ein Gespräch noch zusätzlich auf, und deswegen hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, wie gesagt, somit hatte ich die beiden Wunschgäste dann auch in der Sendung, in der Episode hier dabei und hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht für diejenigen, die den Laufen entdecken Podcast noch nicht kennen, hört doch mal rein, es ist auf jeden Fall hörenswert. Wir verlinken ihn auch natürlich. Genau, gibt den Jungs mal eine Chance. Ja, und auch alle anderen Athleten, die wir hier interviewt haben, könnt ihr gerne folgen auf Strava und Co. Soweit was vorhanden ist, werden wir bestimmt verlinken. Ja, dann schaut doch mal da rein und genau. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, jetzt sind auch wirklich alle angekommen und sind wieder zu Hause und ready für die Dusche. Und deswegen würde ich sagen, hören wir jetzt auf und wünschen euch allen jetzt noch eine gute Zeit. Und viel Spaß beim Training oder was auch immer ihr sonst so tut. Ciao, ciao. Tschö. Tschüss.